No question. Macho Man Randy Savage. Hated Hulk Hogan. He always won. Made me sick. Love the Macho Man. That was my guy. It's Rowdy Roddy Piper. All that. You like Roddy Piper? Obviously. Really? So I got the name from. Really? Nice. Yeah. Nice. I want to be the Macho Man. Change my name. I didn't even know that was allowed. We could just take fucking wrestling names. I didn't know we could. Okay, I'm taking the Macho Man. You can change it. I'm taking the Macho Man. I call Macho Man. What are other things watching? CM Punk, though, could be my new age favorite. How cool is he, huh? He's amazing. Yeah. I wasn't until we watched Old School Raw the other day. Yeah. Oh, fuck, I missed it. It was. That's the one thing I wanted to see. It was cool, huh? It was really cool. It was really... That old... Everybody hit. Ric Flair was like the first one that like came out in the beginning. They had all the Four Horsemen. Saturday on HDNet? Or that HD channel? Universal HD. Okay, I will. Yeah. Man, I didn't want to miss that. That's the one I try to always catch those. I don't want to spoil it for you then. Was it good? Tell me what happened. Well, so Rowdy Roddy Piper came out. He still fights. He looks good. He looks like really good. And so he came out, and then the Shield like interrupted him, and then like we're like really really rude to him, and then CM Punk came out and defended Rowdy because that's when I was like that's like a zero. That, yeah, now I was like CM Punk's the man. That's it. He came out and defended Rowdy. Love him. Like, he comes out wearing he wears like a Gracie hoodie sometimes. Yeah, he does. He comes to a lot of the fights. I mean, we've met him at the fights. Yeah. He's a big fan. Yeah. He's a super. Did you see when him and Brock fought at WrestleMania? They were doing jiu-jitsu. CM Punk threw up a triangle, then Brock did like a Kimura, and then he got out, and CM Punk did like a an omoplata, and then like he got out, and he did like an armbar. It was like crazy. They just like a 2-minute grappling sequence. I love it. And then Brock just picked him up and threw him out of there. Like, yeah, enough of this shit. Brock just like lifted him off the ground and just like launched him halfway around the ring. Like, okay, enough of this grappling. I got into sports for a reason. It's cool to have like, you know, those kind of venues where like, you know, professional wrestling and stuff like people that. People see that. Yeah, people see jiu-jitsu and they understand grappling and like, you know, that fan base is becoming so much more educated because of them. So I love it. Zeit. Hallo Chris. Hallo. Nee, so geht's nicht. Also so viel Zeit muss sein. Hallo Chris. Hallo Ricky. Programm heute. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Tomaten. Ja. Ich hasse Tomaten, bin ich so ekelhaft, die Dinger. Ich war auf einer 90er-Jahre-Party am Samstag. Ja. Das sind schlimmere Probleme, als die ich gerade habe. Ja. Nein, das war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Aber wenn du irgendwo lesen würdest, 90er-Jahre-Party. Mhm. Sind da so ein paar ältere Semester dabei? Ja, bei mir nicht. Mhm. Das war, glaube ich, eher aufs Geburtsjahr bezogen, das mit 90er-Jahre. Was sich dann wiederum natürlich für so einen alten Mann ganz gut macht. Also, hä? Naja, für mich war es ein Riesenspaß, aber natürlich für die anderen Gäste waren... Naja, man muss dazu sagen, wir sind noch nicht mal reingekommen. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Information. Mhm. Weil es war zu voll. Oh, ja. Dachte, weil ihr schon gepöbelt habt. Nein, natürlich nicht. Wir sind vorher mit Haftbefehls, Schabus wissen, wer da Babo ist. Welche Version? Natürlich Haftbefehlsversion. Wieso? Sag, warum? Jetzt pass auf. Haben wir schlechteste Version. Haben wir voll aufgedreht, haben die Fenster runtergelassen, sind so durch den Ort gefahren. Mhm. Ist ja jetzt an sich erstmal schon peinlich genug. Naja gut, aber so viel, solche Bescheuerten sieht man ja wirklich tagtäglich. Aber wir haben wirklich noch einen oben drauf gesetzt, denn wir haben das Ganze mit einem Familienkombi gemacht und hinten drin stand ein Kinderfahrrad. So sind wir dann, aber ja, wir waren da trotzdem, letzten Endes waren wir die Babos. Ja, ja, absolut. Und dann haben wir mehrere Babos. Ja, klar, mehrere Passanten angesprochen, ob die Koks haben. Und da war ich wirklich verblüfft, wie viele Menschen da freundlich drauf reagieren auf diese Frage. Ja. Also eigentlich, früher hat immer mit Steinen nach uns geschmissen, aber ja, in unserem kleinen Städtchen war das nicht der Fall. Da schüttelte man entweder den Kopf oder gab uns Tipps, wo wir mal hingehen sollten. Mhm. Ja, es ist einfach in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Koks, sag ich dir, ist das Haschisch der nächsten Generation. Legalized, sag ich da so. Ja. Und so haben die in den 70ern auch noch gelacht, Chris. Wieso? Und dann? Was kam dann? Ja, jetzt kiffen sie schon im Bundestag. Obwohl, die koksen ja auch im Bundestag. Von daher ist das wiederum kein Gras. Meinst du, Birgit Merkel oder wie die heißt, kokst? Nee, weil das würde ja ihre Produktivität steigern. Und davon kann man nun wirklich nicht reden. Also, nee, das schließe ich völlig aus. Kann mal sein, dass was auf irgendwie die Scheidenhaut da getropft, wie ein Läppchen da unten drauf gekommen ist. Das reicht ja übrigens auch schon. Deswegen führen sich ja manche Mädchen Tampons in die Vagina ein. Mhm. Also nicht nur, nee, Quatsch, da fehlt noch eine wichtige Information. In Wodka getränkte Tampons. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt hier das Gerücht in die Welt setze, dass ganz normale Tampons einen Rausch verursachen. Nein, man muss sie vorher in Wodka tränken. Mhm. Ja, könnt ihr ja jetzt mal zu Hause ausprobieren. Mhm. Und dann einen getränkten Tampon in die Muschi schieben. Ja, ja klar. Geht natürlich auch beim Mann hinten rum. Ja. Sind ja auch Schleimhäute dran. Ja je spannend. Nach Arschbefassenheit könnte es dann ein bisschen brennen. Naja, und vor allen Dingen, wenn du natürlich da hinten so einen Wildwuchs hast, ist klar, da ist ja das eigentlich schon ausgetrocknet, das Tampon, dann, bis es dahin kommt, wo es hin soll. Ja, wie immer ein wirklich... Ich sag mal, adäquater Beginn für so einen MMA-Podcast. Ja, absolut. Gerade nach der Singapur-Card. Da muss man auch mal sich ein bisschen die Welt schön kiffen. Da muss man wirklich und vielleicht dann doch schon koksen, ja. Was auch noch wichtig ist, normalerweise habe ich mir eigentlich vorgenommen, jetzt gar nicht mehr so viel darüber zu reden, aber es ist wirklich wichtig. Es betrifft die das WWE-Network. Nein, es betrifft unsere Seite, MMA Radio, ach so. Unseren Podcast besser gesagt. Also jetzt ist der Server geshoppt, jetzt geht's bald los mit den ganzen Umzugsarbeiten. Ich muss ja praktisch alle Podcasts, die wir bis jetzt gemacht haben, alle 34, muss ich ja in die neue Umgebung integrieren. Und ihr wisst es, wir haben viele Non-PG-Hörer noch dabei. Wir waren immer der Vorreiter in Sachen Technik. Und auch diesmal sind wir es mit Sicherheit. Natürlich wird es wie gewohnt die Live-Shows geben. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch an jeder dritten Ecke einen Podcast, der eine Live-Show macht. Aber, Chris, du wirst dich sicher noch daran erinnern, wer der erste Podcast war, der mit dieser Live-Senderei begonnen hat. Jedenfalls im Wrestling und dementsprechend auch im MMA-Bereich. Das war Cult of Personality. Richtig. Und auch da bieten wir euch natürlich wieder was ganz, ganz Tolles. Kann ich aber jetzt noch nicht sagen, was es ist. Viel wichtiger ist, es wird natürlich dann immer live gesendet, ganz klar. Also wir sind Pioniere des Live-Sendens und gleichzeitig auch eigentlich der einzigste Podcast, der sich sowas erlauben kann. ohne damit voll auf die Fresse zu fliegen. Das wird sich dann aber auch zeigen. Was gibt es sonst noch Neues? Naja, das Gleiche gilt auch für Vier Ecken, Zwei Elfer. Vielleicht haben wir ein paar Leute, die beides hören. Dann kann ich die Information auch mit rausgeben, weil Chris da natürlich nicht ganz so im Bilde ist, weil ich das mehr oder weniger mit einem anderen Typen, also die Vorarbeiten, zusammen mache und ich im Endeffekt auch dem Chris immer nur so ein kleines Update gebe. Deswegen, oh, ich sehe gerade, wir gehen Head-to-Head, würden wir jetzt live senden, würden wir Head-to-Head mit dem Sherlock Radio online gehen. On Air gehen. Ja, das hast du, glaube ich, schon häufiger festgestellt. Ja? Mhm. Ja. Was trinkst du da mit Eiswürfeln? Koks. Hat man die rausgehört? Trinkst du wieder Koks mit Eiswürfeln? Ja. Nein, es ist das Koks des kleinen Mannes, Cuba Libre. Also wenn da kein Koks drin ist, dann weiß ich auch Coke nicht. Zero. Nee, es ist Cuba Libre. Reste von der legendären Weihnachtsfeier. Wo wir schon beim nächsten Thema wären, nicht die Weihnachtsfeier, sondern unsere Sondersendungen, muss ich sie fast schon nennen. MMA Radio Fit steht an. Wir sind momentan dabei, uns auf einen Termin zu einigen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Januar noch eine neue Ausgabe gibt. Ja. Da kochen wir wieder. Und ich kann schon verlautbaren, dass der gute Philipp im Februar, dann vielleicht auch erst im März, das ist, weiß man ja bei diesen Künstlern immer nie, die haben ja nie Zeit, uns mal erklären wird, wie man durch richtiges Joggen vor allen Dingen die Lust entdeckt zu joggen. Weil ich glaube, das ist das ganz große Problem. Leute, die joggen wollen, gehen die ganze Sache falsch an. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Philipp darüber unterhalten. Hochinteressant, der hat sowieso immer was zu erzählen. Also auch darauf könnt ihr euch freuen. MMA Radio Fit geht weiter, ganz, ganz klar. Kennst du diese Leute, die denken, oh, jetzt könnte ich ja mal ein bisschen was machen, ich könnte mal ein bisschen joggen gehen, aber kaufen sich noch nicht das Equipment dafür, weil sie könnten ja noch schwach werden, weißt du, was ich meine? Ja, und ich kann es bis zu einem gewissen Grade verstehen, aber in ordentlicher Turnschuh und eine kurze Hose, das sollte wirklich drin sein. Also man muss sich ja jetzt nicht irgendwie hier die Essex oder wie die Dinger heißen für 300 € kaufen oder was auch immer die Dinger kosten, aber ein halbwegs ordentlicher Jogging-Schuh, den kann man einfach auch schon mal prinzipiell im Hause haben. Ja. Ist mal Krieg, musst du weglaufen. Hast du dann nur irgendwie... Zombie-Apokalypse musst du mal rennen. Obwohl, da geht Zombies sind ja relativ langsam. Das stimmt allerdings. Aber man tritt natürlich einfach bequemer auch auf mit so einem Jogging-Schuh. Das ist einfach, wenn man zum Zombie-Schädel tritt. Auch. Mhm. Also das wird mit Sicherheit eine ganz tolle Sache werden. Und wenn ich das richtig überblicke, bedeutet das auch für Vier Ecken, Zwei Elfer, dass sie in Zukunft live senden werden, wenn sie es wollen. Und es gibt ja noch was dann obendrauf, aber es ist immer so eine Sache mit Sachen im Vorfeld ankündigen und so. Gerade bei uns beiden. Ja, deswegen, aber es sollte alles so werden, wie es viele gerne hätten, glaube ich. Ich kriege immer wieder bezüglich ich kann darüber jetzt einfach noch nicht so viel sagen. So, das ist im Endeffekt mal das, was ich jetzt hier unbedingt noch mal loswerden wollte. Was auch noch wichtig ist, wir werden einen neuen iTunes-Feed dann bekommen, werde ich euch natürlich alles sagen, wo ihr dann hin müsst. Es ist nicht anders machbar, da dieser vertrottelte Feed, den wir jetzt haben, ja immer nur 10 Folgen vorrätig hält und den Rest rausschmeißen, das finde ich zum Kotzen. Und deswegen müssen wir da was machen. Also ich finde das fürchterlich, wenn du da mal so 20, 30 Folgen eben hast und du möchtest, dass ein Hörer auch mal eine ältere Folge sich anhören kann, ohne dazu auf die Page zu müssen oder auf YouTube. Das ist einfach unerträglich. Und noch schlimmer ist es bei Vier Ecken, Zwei Elfer, die fast 70 Folgen haben. Da muss Abhilfe geschaffen werden. Das werden wir tun. Es ist zwar scheiße, weil wir die 22 Likes oder gute Bewertungen von euch bekommen haben. Aber da müssen wir halt wirklich nochmal so eine Aktion starten. Dann bin ich beim nächsten Thema, Aktionen. Ich habe gefragt, was würdet ihr uns empfehlen? Gar nichts essen, war glaube ich eine Variante. Dann Sport und Ernährung umstellen und Weight Watchers. Interessanterweise hat sich die Mehrheit, Chris, was denkst du, für was sich die Mehrheit... Sport und Ernährung. Hätte ich auch getippt, aber das waren... Also gar keiner war für die Idee, gar nichts mehr zu essen. Das wundert mich. Ist für mich also gar nichts mehr zu essen. Ist für mich eigentlich eine ziemlich sichere Methode zum Abnehmen. Ja. Also, aber da sehen wir unsere. Eine ziemlich sichere Methode, um irgendwann gar nicht mehr zu podcasten. Ja gut, ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Luft. aber Sport und Abnehmen und Sport und weniger gesünder essen so rum. war mit Weight Watchers fast gleich auf, aber einer mehr war für die Weight Watchers. Mhm. Jetzt werde ich mir das Ganze mal angucken und ich habe mir gedacht, wenn, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast ja auch gesagt, du würdest da mal was mit Abnehmen machen. Mhm. Vielleicht bist du derjenige, der den Sport macht und die Ernährung umstellt. Ja. Weil ich würde gerne mal das mit den Weight Watchers probieren, aber ich würde vorschlagen, wir warten wirklich noch, bis wir die neue Seite haben, weil vielleicht können wir das Ganze dann mit so kleinen Videos oder Audioboos oder weiß der Kuckuck was ein bisschen untermalen, wird natürlich unter dem Banner von MMA Radio fit laufen. Mein Ziel ist ganz, ganz klar, 205 am Ende des Jahres. Ja. Chris muss sich noch ein Ziel stecken, was es zu erreichen gilt. Mhm. Und auch da wird es dann, sobald die neue Seite im Gange ist, dann mit Sicherheit regelmäßige Updates zu geben. So. Also ich fand es unglaublich wichtig, was wir jetzt am Anfang besprochen haben. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt zum eigentlichen Kernthema kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die UFC. Ja. Und der Headliner dieser Ausgabe ist natürlich, UFC ist ab sofort, oder eigentlich schon ab 1.1., weil die 34. Fight Night, die musste ja auch kostenpflichtig erworben werden. Also die UFC ist kostenpflichtig, jetzt auch in Deutschland. Mhm. Unfassbar! Ich habe mir die ganzen Posts durchgelesen bei Facebook, 157 waren es gestern. Und ich würde mal sagen, 95% haben gesagt, wie könnt ihr nur, jetzt zerstört ihr die Fanbase komplett in Deutschland. Und man merkt doch auch, dass es in Österreich auch eine gewisse, 90 habe ich gelesen für SD, 13,99 für HD. Da muss man ganz kurz auch nochmal nachfragen eigentlich, da muss ich dir ins Wort fallen, wie eigentlich dieser Preisunterschied zustande kommt. Das muss mir auch mal jemand erklären, was eigentlich da genau der Aufpreis, was diesen Aufpreis rechtfertigt, wenn ich was in HD gucken will. Weil es ist ja nicht so, dass die mit zwei verschiedenen Kameras da durch die Gegend laufen. Ja. Also das ist auch nochmal so eine Absurdität. So, Ricky, jetzt meine große Frage. Die Frage, die sich, glaube ich, auch viele MMA-Radio-Hörer und auch UFC-Fans grundsätzlich fragen. Ich bin deutscher Bürger, habe die letzten Jahre die UFC verfolgt. Aha, merke, es kommt ein UFC Fight Pass. Okay, soweit so gut, kann ich auch fast noch verstehen, so dass man die ganze Geschichte nicht mehr for free angibt. Aber warum, wenn ich, sagen wir mal, heute lese diesen Artikel, aha, UFC Fight Pass, sehen Trailer, interessiert mich, kann ihn de facto nicht subscriben. Es steht auf Facebook, auf der UFC-Seite von Facebook steht nur, wird auch 2014 in Deutschland erhältlich sein. Jetzt natürlich meine Frage. Ja, dann gebt den uns doch. Oder lasst uns wenigstens so lange for free gucken, bis wir den Fight Pass abonnieren können. Aber Ricky, wir haben uns ja schon mal im Vorfeld kurz darüber unterhalten. Gibt es da vielleicht rechtliche Probleme? Also das könnte es einerseits sein. Andererseits ist mir jetzt heute noch was eingefallen. Ja. Es könnte auch einfach ganz, wirklich ganz einfach sein. Die UFC möchte in ihrem Kernmarkt, so ist es richtig, natürlich diesen Fight Pass an den Mann bringen. Also Nordamerika ist natürlich da die erste Absatzstelle. Wenn die jetzt diesen Fight Pass weltweit ab 1.1. gelauncht hätten, ich könnte mir auch vorstellen, dass das infrastrukturell Probleme geben könnte. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten sie auch davor ein bisschen Angst. Wenn wir jetzt gleich die ganze Welt darauf loslassen, nachher crasht uns das Ding. Und keiner subscribed. Könnte sein. In Deutschland ist es sowieso immer, das hast du schon richtig gesagt, eine rechte Frage, weil halt so viele Sachen abgeklappert werden müssen. Also im Endeffekt, wenn da mal irgendwo hier Goethe zitiert wird, muss der auch schon an die GEMA-Wort oder wie die Affen heißen, da einen Beitrag zahlen. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das wiederum ein Problem sein könnte. Also reden wir mal kurz faktisch darüber. Wenn jetzt Hen Barrow mit den BJ-BGs ins Octagon kommt, könnte es da auch schon rechtliche GEMA-Probleme bekommen? Das ist natürlich jetzt, da habe ich mir nämlich auch Gedanken drüber gemacht. Das ist natürlich die Frage. Also ich habe ja früher mal auch als Radio-Disc-Jockey gearbeitet und auch an uns ging die GEMA natürlich, die GEMA-Gebühr nicht vorüber. Und dann hatte der Typ, der diesen Laden geschmissen hat, mal die wahnsinnig gute Idee, als Adresse, als Standort von uns Guatemala anzugeben, um die GEMA zu umgehen. Was nicht funktioniert hat. Die wollten trotzdem ihr Geld. Verstehen, dass die in Guatemala gar nicht so Deutsch sprechen, ne? Naja, ist ja egal. Also, weil prinzipiell ist ja jetzt hier die Frage, musst du, nur weil man in Deutschland das sehen kann, auch gleichzeitig GEMA abdrücken? Oder ist hier entscheidend, von wo aus der Stream oder kommt, beziehungsweise wo der Hauptsitz des Unternehmens ist? Mhm. Das wäre erstmal interessant. Also, das weiß ich halt nicht. Deswegen, wenn du hier in Deutschland das Event veranstaltest, dann musst du auf jeden Fall zahlen. Aber das ist jetzt nicht das Hauptproblem, warum der Fight Pass hier nicht gelauncht wird. Ja. Denn in England oder in anderen Ländern hier in Europa ist er ja ebenfalls nicht in die Stadt gegangen. Deswegen, ich würde wirklich hauptsächlich sagen, die nutzen jetzt gerade Nordamerika, um den ganzen Fight Pass erstmal zu testen. Und sie wissen natürlich auch, dass da ihr einfach, ja, das ist ihr Kernmarkt. Da gilt es jetzt halt dran zu bleiben und die Leute. Das große Ding beim Fight Pass ist, das muss man sich einfach mal wirklich auch vor Augen halten, ist ja, das ist ja nicht wie das WWE-Network, das praktisch das alte Pay-Per-View-Modell ablösen soll, sondern der Fight Pass ist eher was für den Hardcore-Fan. Das ist nicht dafür da, um die UFC für so einen durchschnittlichen UFC-Fan zu verfolgen. Dafür ist das nicht gedacht, aus meiner Sicht, sondern das ist explizit für Fans, die wirklich also kein Event verpassen wollen und möglichst alles an ehemaligen Kämpfen oder an alten Kämpfen nochmal nachgucken möchten. Dafür ist der Fight Pass gedacht. Mhm. Und ich vergleiche jetzt hier den Fight Pass und das Network. Dazu kann ich auch gleich nochmal was sagen. Und also zwar, das WWE-Network und den UFC Fight Pass in irgendeiner Art und Weise zu vergleichen, der Typ, der gehört wirklich in Arsch gefistet. Ja, das macht halt keinen Sinn, weil da könntest du auch das NHL-Network mit dem Fight Pass, es sind halt zwei unterschiedliche Sportarten. Es macht natürlich schon dann Sinn, wenn du natürlich, das WWE-Network ist eine komplette Veränderung der Ausrichtung eines Unternehmens und die WWE hat nichts zu verlieren, denn ihre Pay-Per-View-Verkäufe sind im Arsch. Sie mussten jetzt was riskieren und deswegen launchen sie das WWE-Network. Das Problem hat die UFC nicht. Sie haben kein Problem, ihre Pay-Per-Views zu verkaufen und verdeutlicht wird das durch die Zahlen, die beide Unternehmen für ihre jeweiligen Online-Produkte da so als Subscriber so in den Raum geworfen haben. Die UFC sagt zum Beispiel, ab 50.000 verdienen wir mit dieser ganzen Geschichte. Unser Ziel ist 100.000 Subscriber Ende des Jahres. So, das erscheint für mich machbar. WWE ja, nicht. Wo reden wir davon? In den USA? Nein, weltweit. Das musst du immer, die ganzen Geschichten online musst du global sehen. Mhm. Das sprechen wir immer von globalen Zahlen. WWE Network ist eigentlich klar, alles was unter 1 Million ist, unter 1 Million Subscriber, da zahlen sie drauf. Wahrscheinlich sogar noch bei 1,5. Also kann man so sagen, der Point, der Breakthrough ist so bei 1,5 Millionen Subscriber. Und die WWE geht davon aus, dass sie in einem Jahr 4 Millionen haben werden. Das ist der größte Joke aller Zeiten. Naja, aber da sieht man ja einfach schon mal, dass die beiden Plattformen was ganz anderes bieten wollen. Und deswegen, Fight Pass und Network kann man nicht vergleichen. Macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich natürlich WWE-Fan und UFC-Fan bin und beides theoretisch abonnieren könnte. Momentan kann man nichts von beiden, deswegen kann es uns nicht interessieren. Aber wenn man beides abonnieren könnte, dann kann ich natürlich verstehen, dass einer sagt, ich muss mir jetzt hier überlegen, was mir wichtiger ist. Klar, aber inhaltlich oder einfach, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich meine, ich vergleiche doch auch nicht den Fight Pass mit Watch Ever. Das macht halt einfach keinen Sinn, weil es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen oder mit den Fight Pass mit der NHL, wie ich schon gesagt habe. Ja. So, jetzt aber zur kostenpflichtigen Sache in Deutschland. Ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, dass sie das machen. Also mir wäre es lieber, wenn es umsonst wäre. Naja, jetzt warte mal, da muss ich mal kurz eingrätschen. Ja, gerne. Grundsätzlich den Fight Pass, warum nicht? Mhm. Aber dass wir natürlich für Sachen zahlen, die in den USA umsonst sind, die ganzen On-Fox-Sachen, das finde ich ein bisschen schwierig zu vermitteln. Da würde ich jetzt erstmal abwarten, wie das genau ist, denn die Prelims von der 34. Fight Night waren ja auch umsonst. Ja, und? Was soll mir das jetzt sagen? Dass ich jetzt erstmal abwarten würde, wie sich das jetzt alles darstellt. Also, aktuell weiß nicht mal UFC Deutschland, was schon ein Armutsbeweis ist, was das Ganze kosten wird. Das zeigt aber gleichzeitig auch, was die UFC so von Deutschland denkt. Ich meine, offensichtlich haben die unsere eigenen Leute hier in Deutschland null Ahnung davon, was der Pay-Per-View morgen kostet. Morgen. Die wissen es nicht. Selbst UFC Deutschland konnte bis jetzt darüber nicht informieren, was du morgen für die 35. Fight Night zahlen musst. Mhm. Das zeigt einfach den Stellenwert von Deutschland, meiner Meinung nach. Ja, das... Mhm. So, erstmal noch mal ganz kurz was. Kannst du mit der Antwort leben, der Fight Pass ist bislang deswegen hier nicht erhältlich, weil einfach ein Lounge weltweit unter Umständen zu einem Crash von dem ganzen Ding führen könnte? Absolut könnte ich natürlich mit dieser Antwort leben, wenn sie nicht von dir kommen würde. Ja, gut, aber hast du eine bessere? Ob ich eine bessere Antwort habe? Ja. Grundsätzlich muss ich mal von der schlimmsten Antwort ausgehen. Und die Antwort ist, dass die UFC auf den deutschen Markt einen Scheiß gibt. Dazu muss ich aber sagen, es gibt de facto, in Deutschland gibt es keinen Markt, da es nicht im Fernsehen zu sehen ist. Und nur ein Produkt über das Internet zu vertreiben ist, auch wenn du und ich, Ricky, da mit Sicherheit wesentlich fortschrittlicher sind, noch nahezu unmöglich. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Aber ganz kurz nochmal zurückrudern auf den zum Punkt Deutschland. Es ist ja nicht nur in Deutschland nicht verfügbar, sondern in ganz Europa, in allen Ländern auf der Welt ist es nicht verfügbar. USA und Kanada, ne? USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Brasilien? Fragezeichen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, Brasilien auch noch nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Also, es sind ja viel, viel mehr Länder. Dasselbe macht die WWE richtig. Auch. WWE startet ja auch erstmal in Nordamerika. Deswegen glaube ich wirklich, dass es hauptsächlich ein Problem ist, dass die erstmal das System langsam da hochfahren wollen und nicht gleich da die ganze Welt. Die WWE, als ich diese PK gesehen habe, habe ich gesagt, so, liebe Freunde, okay, ihr habt kein deutsches Datum, okay, muss ich erstmal mit leben, aber wenn es der 15.05. ist, dann bin ich hier und gebe euch meine 10 Euro. Ja. Schätzungsweise 10 Euro, weil diese Library, die hat mich. Plus die aktuellen Pay-Per-Views, die ich ja schon lange nicht mehr gesehen habe, aber würde ich definitiv mitnehmen, ey, warum nicht? Ja, klar. Und diese Library ist es halt, ne? Aber wenn ich jetzt schon wieder von dir höre, dass die UFC da diese ganzen Promotions nur sporadisch da auf Vorrat hat, da denke ich mir schon, okay, das ist kacke, weil ich sage jetzt mal, wie ich diesen Fight Pass nutzen würde. Ja. Ich habe jetzt hier Rockhold gegen Philippou morgen. Mhm. Kommt nicht auf Fight Pass. Interessieren mich beide. Ja, ist ja jetzt scheißegal. Interessieren mich beide nicht. Aber sagen wir mal, wenn da jetzt wirklich ein Fighter dabei ist, alter Mensch, hier die Vorgeschichten, so was ich da für Videos gesehen habe, die interessieren mich sehr. Ja, da gucke ich mir mal jetzt die ganzen Fights von dem an, von Affliction oder wo der vorher war. Keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Dass ich dann einfach mal sage, hier, Philippou, was hast du bisher geleistet? Gucke ich mir alle seine Kämpfe an, die er vorher in den ganzen anderen Promotions geleistet hat. Wenn ich jetzt schon wieder höre, ja, nee, da gibt's nur irgendwelche Auswahlen oder irgendwelche Playlists, aber nicht die ganzen Events. Das ist schon wieder echt scheiße. Und ich muss noch sagen, zu Deutschland, hier liegt im Prinzip noch als einziges Land in Europa die Kohle auf der Straße, wenn man es wirklich so pauschalisieren will. Uns geht's ja noch gut. Wir können uns ja wirklich noch Gedanken machen, so ein Fight Pass irgendwann mal zu shoppen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es Probleme mit irgendeinem eventuellen, du hast gesagt gestern, es gibt noch keine stichhaltigen Gespräche, aber vielleicht gibt es sie ja doch. Sprich, Sky und UFC haben da schon was am Mauscheln und Sky hat gesagt, wenn ihr jetzt hier so einen Fight Pass bringt, den auch noch groß promotet und so, ja, ich glaube, dann rücken wir davon eher ein bisschen ab. Kann ja auch sein. Dass vielleicht Sky gesagt hat, hier mit dem Fight Pass, das ist, weiß ich nicht, das spielt uns nicht ganz in die Karten. Ganz kurz, sonst kommen wir nachher nicht mehr hinterher. Also ganz kurz zu dieser Geschichte mit der Library. Also zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass du noch nicht alles, was jemals da an Kämpfen in den jeweiligen Promotions stattfand, bekommen kannst. Du bekommst aber schon sehr, sehr, sehr, sehr viel. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass du alles von zum Beispiel Uriah Faber in der UFC und WEC sehen kannst. Okay. Mhm. So, das nächste ist, die Libraries kannst du nicht miteinander vergleichen, weil halt einfach die WWE schon viel älter ist. UFC gibt es seit 20 Jahren. Also natürlich ist die Library von der UFC um einiges kleiner als die von der WWE. Das muss man... Das ist leichter, mir alles zu bringen. Bitte? Umso leichter, mir alles zu bringen. Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Salat in der Tüte. Ja, das ist aber noch nie überhaupt nicht gesagt, dass das dann nachher nicht so ist. Und gleichzeitig ist es noch nicht gesagt, dass von der WWE alles, so wie sie es behaupten, dabei ist. Weil es hat die UFC genauso behauptet. Mhm. Also deswegen auch da vergleicht man wieder Äpfel mit Birnen. Jetzt zu der Geschichte mit deutschen TV-Deal und so. Wir haben ja selber mal darüber berichtet, dass der England-Heinz da mal erzählt hat, dass man hier in Deutschland relativ weit ist mit TV-Verhandlungen. Mittlerweile die Vermutung, das ist Bullshit gewesen. Da ging es von vornherein um diese Fight Pass-Geschichte, die sie irgendwie schon im Hinterkopf hatten, dass sowas mal kommt. weil ich glaube einfach nicht daran, dass wir die UFC im deutschen TV sehen werden in naher Zukunft. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, mir kommt es komisch vor, wenn Sky das jetzt machen würde, weil in England ja BT Sports das Ganze macht und eben nicht Sky. Ja. Könnte sein, dass es da irgendwie dann so eine... Früher kam es besser. Ist schwierig zu sagen. Also da kann ich... Wir wissen ja halt nichts darüber. Deswegen kann man auch... nur schwer, es sind halt alles nur Vermutungen. Aber also wie gesagt, das mit der Library, das finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, das wird nach und nach ausgebaut. Und auch da könnte ich mir eine Content, eine Traffic-Geschichte dahinter vorstellen. Dass die das halt erstmal langsam hochfahren wollen, um zu gucken, was hält unser System aus, weil nichts ist schlimmer, als wie wenn gar nichts mehr geht. Dann soll es wenigstens nicht verfügbar sein, aber. Wenn die komplette Seite im Arsch ist, dann das ist für die schlimmer, als wie wenn einer sich darüber aufregt, dass der Kampf, den er jetzt gerade nicht sehen möchte, nicht da ist. Und wir beide haben noch überhaupt keine Erfahrung mit der Library. Das mit es fehlen Fights und so weiter und so fort, das sagen natürlich Leute, die wahrscheinlich einfach auch schon viel, viel, viel mehr Ahnung von der ganzen Geschichte haben. Und aber jetzt denen fällt das dann vielleicht eher auf. Uns fällt das unter Umständen gar nicht so auf. Aber jetzt frage ich dich, wir als die großen Berufsklugscheißer, warum ist man nicht einfach so ehrlich und offen und sagt, Leute, so sieht's aus, dort und dort launchen wir ihn, vielleicht auch aus einem nicht reellen Grund oder nicht wirklichen Grund, weil die Ressourcen und so, wir haben Angst, dass uns die Kiste abraucht. Warum sagt man das nicht einfach? Sie sagen ja klipp und klar, der Launch, also bis spätestens März möchte man in Europa mit dem Ding am Start sein. Ja. Eben dann zum Gustafsson Fight. Gegen wen? Jimmy Manoa Fight. Bis dahin möchte man das Ganze in Europa gelauncht haben. Nochmal was kurz zum deutschen Markt an sich. Dana White wurde in einem Sherdog-Interview gefragt, was für 2014 so die wichtigsten Märkte für ihn sind. Mhm. Ja, seine Antwort ist China und England. Mhm. Das sagt halt alles. Und sie haben schon so ein bisschen ausführlich darüber gesprochen, dass man auch in Europa, aber da fällt halt das Wort Deutschland nicht. Man muss, glaube ich, Deutschland aktuell von der Liste der Länder streichen, die für die UFC gerade wichtig sind. Was nicht bedeutet, dass sie nicht wichtig werden könnten. Aber aktuell sieht sich die UFC, vielleicht, guck mal, es ist ja auch möglich, dass sie wirklich Verhandlungen hatten mit Sky oder was auch immer. Das Ganze gescheitert ist und sie gesagt haben, ja, weißt du was, dann leck mir jetzt erstmal am Arsch, dann ist Deutschland halt einfach jetzt erstmal weg vom Fenster. Ja, okay, ja. Ich verstehe natürlich deine Argumentation, dass man sagt, hier in Deutschland ist noch Geld vorhanden. Andererseits ist Deutschland auch, glaube ich, mit eines der schwierigsten Ländern, Leute klarzumachen, dass sie für irgendwas bezahlen sollen, für Pay-Per-Views und so weiter und so fort. Das ist auch da wieder ein Risiko für die UFC. In Deutschland versuchen, so ein Pay-Per-View-Modell. Es gibt da ein schönes Beispiel, und zwar letztes Jahr im Sommer, weiß ich nicht genau, im Herbst, da gab es diesen David Hayes-Fight. Gegen wen war denn das? Gegen irgendeinen anderen, auf jeden Fall kein Klitschko oder so. Mhm. Derek Chisora, meinst du den Kampf? Ja, ich glaube, der war das, 2012. Ne? Okay, dann lass es schon 2012 gewesen sein. Den hat ja Sky als Pay-Per-View gebracht. Weißt du das? Nee. Und haben den auch immer schön bei SSN HD und sowieso sonst immer vor irgendwelchen Blockbuster-Filmen dann um 20.15 Uhr haben sie immer den Trailer vorher gebracht. David Hayes gegen Chisora. Und dann im Nachhinein, als ich dann auf DWDL gelesen habe, wie kam denn das an oder so, es war eine Katastrophe. Ja. Es war eine Katastrophe. Ich glaube, so lange in der UFC keiner wirklich nah am Title Picture ist, also ganz, ganz oben ein Fighter, werden die einen Teufel tun. Denn die Deutschen sind extremst darauf fixiert, ihre deutschen Jungs zu sehen. Ja, und zwar, ja, also es ist eigentlich fast jedes Land. Also für jedes Land ist so ein lokaler Kämpfer mit Sicherheit ein wichtiger Schlüssel. Aber es kommt auch in Deutschland noch was dazu. Wir sind einfach keine Nation, die kampfsportaffin ist. Bei uns hat Kampfsport, also nicht, dass in Deutschland kein Kampfsport geguckt wird, aber es hat immer, es funktioniert auf großer Ebene nur mit diesem komischen Anstrich hier, Uschi-Glas-Anstrich nenne ich das jetzt einfach mal, also RTL-Boxen-Scheiße, das funktioniert halt, wenn du deinen Gentleman-Boxer hast, ja, also ich meine, du kannst in der UFC, das passt halt einfach nicht zusammen, deswegen, ich behaupte, in Deutschland ist Combat-Sport einfach lange nicht so akzeptiert wie in vielen anderen Ländern. Brasilien, USA sind da mit Sicherheit vorneweg. Und Dana White hat in dem Sherlock-Interview auch gesagt, in England mussten wir so kämpfen, wir haben so viel Geld reingesteckt in England. Und jetzt, langsam aber sicher, fängt es an zu wachsen und wir werden noch weiter investieren müssen. Hast du doch an der letzten Manchester-Card gesehen, da war doch wirklich ordentlich was los. Es scheint sich ja auszuzahlen. Sie haben wirklich den Kampf angenommen, England, und sie haben gewonnen. So, also den Markt haben sie, finde ich. Na, ich glaube, die sind immer noch nicht zufrieden. Er hat nämlich gesagt, wir werden auch nicht so lange aufhören, bis wir das bekommen, was wir wollen, so mehr oder weniger. Also habe ich jetzt in meinen Worten zusammengefasst. Und natürlich ist im Moment auch Skandinavien wesentlich attraktiver als Deutschland, eben weil es das gewisse Momentum im Moment hat. Ne? Also das lasse ich aber nicht gelten. Ja, du hast mit Alexander Gustafsson einen Typen, der haut dir gerade die Ratings hoch. Na, das muss man aber auch erstmal abwarten, weil seit dem Kampf gegen John Jones hat er nicht mehr gekämpft und jetzt die Fight Night in Malmö, nee, in London ist die ja, wo er gegen Manua antritt, die gibt's auch nur bei Fight Pass zu sehen. Also eigentlich rein vom Vermarktungsstandpunkt her ein völlig unlogischer Schritt, dass du dein mögliches Rematch zwischen Gustafsson und Jones aufbaust, indem du den in Anführungsstrichen Underdog Gustafsson in einem Pay-Per-View antreten lässt, den es nur im Internet zu sehen gibt. Also macht nicht so viel Sinn. Also ich würde da erstmal abwarten. Mit Skandinavien, mit Momentum und hin und her. Ich glaube trotzdem, dass in Deutschland eine Möglichkeit bestünde, die UFC ein bisschen besser aufzustellen, aber nicht. Also es wird hier kein Ding, was wirklich durch die Decke geht. Und ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch immer hinter Wrestling und in dieselbe Ecke gedrängt wird auch vor allem. Also es hat immer so einen dreckigen Anstrich und so, wird in so eine Schmuddelecke gepackt werden. Da kriegst du das nicht mehr raus, glaube ich. In der Weihnachtszeit, da war man ja viel mit der Familie unterwegs und ich habe mich mit meinen Cousins so viel über MMA unterhalten, auch mit meinem einen Cousin, der ist ja wirklich auch sehr, sehr viel interessiert. Und wenn man dann mal gequatscht hat und dann kam irgendwer dazu von den älteren Herren, ja, das sind doch diese Käfigkämpfe. Ne? Da weißt du natürlich direkt schon, ja genau, das sind diese barbarischen Käfigkämpfe, habe ich gesagt, wo sie die Köpfe abreißen und dann in den Hals scheißen, genau. Und ja, dann, aber eigentlich solltest du da dann agitieren. Genau, habe ich auch früher gemacht, also habe ich auch in den ersten paar Malen gemacht, aber irgendwann denkst du dir halt, wenn dieselben Leute dann auch nochmal wieder kommen mit, ja, das sind doch diese Käfigkämpfe, dann scheiße ich da drauf. Verstehe ich, aber wie gesagt, eigentlich sollte man den Leuten das erklären, weil sie wissen es nicht besser. Immer. Also mein bestes Beispiel war kurz vor Silvester, war ein Bekannter von mir mit seiner Freundin bei uns und sie ist in der Finanzbranche tätig und auch jetzt sage ich mal nicht, also sie zählt nicht irgendwie bei der Sparkasse, keine Ahnung, die Kontoauszüge oder so von irgendwas, weißt du, Kuckuck, nee, sie arbeitet bei einer Privatbank und da in einer ziemlich hohen Position. Und irgendwie kamen wir auf dieses Thema, dass ich das gucke und dass das mein Hobby ist, so mehr oder weniger. Und dann wollte sie halt auch mal sehen, wie das jetzt aussieht. Ja, also das ging dann so weit, dass sie sich UFC 168 angeguckt hat. Nicht, weil sie von der Sportart erstmal jetzt fasziniert war, sondern wirklich von dieser Rivalität. Zwischen Rousey und Tate? Ja, das war der ausschlaggebende Punkt für sie. Ich habe ihr Anderson Silva, Chris Weidman und so gesagt, es hat sie alles nicht angefixt. Aber als ich diese Rivalität zwischen Ronda Rousey und Misha Tate gezeigt habe und dann einen Kampf von Ronda Rousey, nämlich den gegen Liz Camouche, dann war sie angefixt, weil es halt dann wirklich rein technisch gesehen auch ein nicht so schlechter Kampf war zwischen den beiden und nicht einfach so ein Bitchfight oder so ein Frauenboxkampf, die ja wirklich nicht schön anzusehen sind. Und das fand ich bemerkenswert. Und sie hat, keine Ahnung, ob sie danach gesagt hat, ich bin jetzt dabei, ich gucke mir jetzt jede UFC-Veranstaltung an. Wahrscheinlich nicht. Aber allein schon daran merkt man, es hat Potenzial. Aber es ist halt, es muss die richtige Zeit sein, es müssen die richtigen Leute sein. Da hilft natürlich ein Deutscher. Wäre natürlich großartig, wenn wir einen Deutschen dabei hätten oder jemanden, der in Deutschland trainiert und von mir aus ähnlich wie Dennis Siever eigentlich aus Weißrussland kommt. Das funktioniert ja trotzdem. Halt irgendjemand, mit dem wir uns identifizieren können oder halt eben so eine Geschichte wie Rousey gegen Tate. Das kann hier in Deutschland schon funktionieren, aber dazu, das hast du ja selber schon gesagt, brauchst du auch normales Fernsehen. Da reicht halt nicht im Internet für Geld aktiv zu sein, weil ist doch logisch. Also wenn ich noch nie was von der UFC gehört habe, dann werde ich mir mit Sicherheit als erstes nicht für 12 Euro ein HD-Pay-Per-View kaufen. Mhm. So, das ist mir schon klar, aber hier musst du halt einfach auf die Fanbase hoffen, die das Ganze so ein bisschen in die Welt trägt. Ja. Und ich bin der Meinung, das funktioniert auch. Ich bin wirklich der Meinung, dass das funktioniert. Das ist schwerer, aber es funktioniert. Ich sehe es, für mich ist ein gutes Beispiel Breaking Bad. Sopranos. Nehme ich mal die Sopranos. Ich habe, die liefen zwar im Free-TV, ich weiß, pipapo, habe ich mir aber nie angeguckt. So. Warum habe ich mir Breaking Bad oder Sopranos angeguckt? Weil du mir gesagt hast, das musst du dir angucken. Wie habe ich es mir angeguckt? Indem ich mir Watch Ever geholt habe. Sprich, ich habe in Geld investiert, ja, um mir das angucken zu können, weil du es mir empfohlen hast. Und so kann es auch mit der UFC funktionieren. Natürlich ist es schwieriger, ein Event an den Mann zu bringen, das noch nicht stattgefunden hat. Du erzählst mir ja, Breaking Bad ist großartig, musst du dir angucken, das ist ein Fakt. Bei Sport ist es natürlich schwierig zu sagen, guck dir mal das Event von vor 3 Jahren an. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn die UFC auf einem gewissen Level sich aufhält und gute Kämpfe abliefert, dann werden sie auch ihre Fanbase ausbauen. Jetzt kommt aber das Problem. Dadurch, dass sie so viele Events in Zukunft machen werden, ist es viel, viel schwieriger, das Event jemandem zu empfehlen. Ja, also es gibt halt wahrscheinlich mehr Events, wo 70-80% oder sagen wir mal 50% Durchschnitt sind, 30% scheiße sind und 20% geil sind. Und so ein Event willst du keinem empfehlen. Du willst einem ein Event empfehlen, das 80% geil ist. So wie UFC 168 oder also die Pay-Per-Views sind ja meistens gut. Ja. Und das wird schwer. Das wird schwer, weil derjenige, der sich UFC 168 angeguckt hat, sag ich jetzt mal, guckt sich dann die Fight Night aus Singapur an und denkt sich, leck mir am Arsch. Ja. Und dann guckt er sich nicht die nächste Fight Night an, sondern sagt sich, leck mich am Arsch. Und das ist ein Problem, das hier in Deutschland, glaube ich, akut ist. Aber ich glaube, weltweit gesehen macht das absolut Sinn. Sie wollen einfach ihren Fight Pass durchdrücken und sie haben jetzt ihre Märkte, die wachsen beziehungsweise schon gut dastehen. Und Deutschland ist noch so weit entfernt von überhaupt mal zu wachsen, dass sie, glaube ich, jetzt wirklich sagen, wir können jetzt hier da keine Rücksicht mehr nehmen und wir wollen einen Stream vom ersten bis zum letzten Fight für den Fight Pass euch bieten. Und das funktioniert halt nicht, wenn Deutschland da umsonst also die Main Card praktisch bekommt und die Prelims sind in Deutschland for free, das kriegt man so nicht in den Griff. Also müssen wir das Ganze irgendwie anders machen, technisch. Und es gibt halt überhaupt nichts mehr for free, auch nicht für Deutschland. Was ja jetzt nicht verwunderlich ist, denn Österreich zahlt ja auch. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich glaube aber, dass uns mal jemand geschrieben hat und erzählt hat, dass in der Schweiz ebenfalls bezahlt werden muss. Und dann muss man dazu sagen, ich habe es in der letzten Ausgabe schon gesagt, dann muss man halt die Events auswählen. Denn es kann doch wirklich keiner so bescheuert sein und nicht kapieren, dass die Fight Night in Singapur überhaupt nicht wichtig ist. Also das ist halt eine Fight Night für die UFC in Singapur. Das ist, um da Fuß zu fassen. Dasselbe wird mit der Fight Night in China passieren. Da werden keine Kämpfe dabei sein, die jetzt großartig an Bedeutung oder wichtig sind für die UFC. Das siehst du doch. Guck mal, wer hat denn im Nachhinein noch von der Fight Night 34 gesprochen? Die war rum und dann war es vorbei. Ja, absolut. Und das muss man einfach dann, also, da muss man sich da halt rauspicken, die Sahnestückchen, sage ich jetzt mal. Und sagen, okay, guck mal hier, Fight Night 34, 35 interessiert mich nicht, UFC und Fox 10 interessiert mich aber schon. So, zack, dann habe ich mich doch schon entschlossen. Und dann sind das trotzdem nur 10 Euro und dann sind wir doch bald schon im März und dann muss man erstmal abwarten, wie sich dann entwickelt. Aber dieses, oh Gott, hier, das kostet Geld, das ist so eine Schweinerei, da verliert man einen Haufen Fans, ja, fickt euch, dann geht halt einfach. Und fertig. In Deutschland hat man das Privileg gehabt, nicht zahlen zu müssen für überhaupt nichts, für Pay-Per-Views, für die du in den USA $60 bezahlst. Das kannst du auch nicht vergleichen hier in Deutschland. Du würdest hier in Deutschland dafür keine $60 nehmen können. Aber ich bin mir sicher, dass UFC 168 für 15 Euro auf Sky ganz gut gelaufen, also ganz gut für UFC-Verhältnisse gelaufen wäre. Für wie viel? Für 15 Euro hätten sich das einige geholt. Bin ich mir relativ sicher. Mhm. So. Aber wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist, glaube ich, auch, dass in Deutschland einfach dieses Bezahlmodell sich, damit tun sich alle schwer. Man sieht es bei Sky, /Premiere, diese Bezahlmodelle, das ist für Deutschland, für deutsche Verhältnisse immer schon schwierig gewesen, schon immer. Und dann kommt noch dazu, im Internet, so, weißt du? Also, da hat die USA auch nochmal einen Vorteil mit dieser Chromebox, die es da ja jetzt gibt. Das ist praktisch Apple TV. Chromecast heißt der. Chromecast heißt es? Ja. Ja, genau, so heißt es, richtig. Das ist praktisch das Apple TV nur viel höher skaliert, weil du, glaube ich, alle Inhalte aus dem Browser darüber schieben kannst. Mhm. Und das ist natürlich großartig. Das wirst du dann hier auch haben. Dann kannst du nämlich deinen Fight Pass ohne Wackeln und ohne Ruckeln und irgendwie Disconnect Function und was der Kuckuck was einfach rüber streamen auf deinen Chromecast. Kostet halt nichts, das Ding, ne? Was sagst du? Kostet halt nichts, das Ding. Oh. Wie viel kostet es denn? Kostet, glaube ich, keine $50. Ja, also das kannst du dir halt wirklich, also kannst du dir das ganze Haus vollpflastern mit dem Scheiß und das willst du dann eigentlich auch haben, aber das wird schwierig hier in Deutschland sein, aber ich glaube, man muss da globaler denken. Und die UFC macht das richtig. Die wollen sich global aufstellen, also musst du global denken. Da kannst du nicht vor Ländergrenzen Halt machen und Deutschland als neutrale Zone betrachten, weil es ja sein könnte, dass vielleicht doch noch 5, 6 weitere auf die Pay-Per-Views, die jetzt umsonst hinzugreifen. Weil das ist das Nächste. Wir haben 40 Euro kostet der. Ja, also, wir haben überhaupt keine Zahlen, wie sich für die UFC dieses Modell mit in Deutschland ist alles umsonst, wie sich das ausgewirkt hat. Vielleicht sind die Zahlen noch nicht mal gestiegen, die Einschaltquoten, sage ich jetzt mal, von deutschen Computern auf UFC TV. Vielleicht haben die gemerkt, hey, da passiert nichts, hier entwickelt sich nichts. Vielleicht sind sie sogar gefallen. Das sind natürlich alles Faktoren, die muss man damit einbeziehen. Und ich glaube, dass der Schritt hin zum kostenpflichtigen UFC-Programm in Deutschland völlig absehbar war und erträglich ist, wie man übrigens so bescheuert sein kann und auf Facebook mit seinem Klarnamen drunter posten kann, dass man sich dann halt bei Torrent sieht oder bei Streams guckt. Also das ist ja auch nochmal, also ja, da glaube ich, dass die definitiv sich das Network holen werden, einfach schon vom Intellekt her, aber das ist auch nochmal so eine Sache für sich. Nee, aber insgesamt war es absehbar und ich würde wirklich jedem raten, erstmal abzuwarten. Warten, bis der Fight Pass da ist, was der Fight Pass kostet. Abwarten, was ein Pay-Per-View kostet. Und dann muss man halt selektieren. So einfach ist es. Ja. Und ich erinnere nochmal an die Methode, so ein Passwort und so ein Username, den kann man unter Umständen auch mal irgendwo liegen lassen. Jemand anderes guckt sich's ab. Und ja, das wäre natürlich aber tragisch. Ja. Aber gleichzeitig verliert der irgendwo vielleicht 5 Euro oder so. Ja, das wäre ein doofer Zufall, muss man fast schon sagen. Wäre ein komischer Zufall, aber es Sachen gab's. Ja, der, den das Passwort, dem es aus der Hose fällt, auch noch die 5 Euro finden würde, der, also das wären Zufälle, die, also nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da könnte man sich vielleicht einigen sogar, dass das dann, auch, ja. Das wäre schon zufällig. Also das. Gut, also, deswegen erstmal abwarten, vor allen Dingen jetzt auch erstmal die Preise abwarten. Ich gehe davon aus, die Fight Nights werden so bei 6 Euro liegen. So war nämlich die 34. 6 Euro über die iPad-App der UFC. Ja, wir werden es morgen wissen. Ja, ganz kurz nochmal was zu der Geschichte mit dem WWE-Network. Nicht, weil ich die Sachen miteinander vergleichen will, sondern weil hier was Interessantes passiert. Die UFC sagt immer wieder, wir können unseren Pay-Per-View im Internet nicht günstiger anbieten, weil uns sonst die Pay-Per-View-Provider praktisch, also diese aufs Dachstange, auf den Kopf klopfen oder auf dem Gesicht rumspringen. Was die WWE jetzt mit ihrem Network macht, könnte richtungsweisend sein, weil sie macht genau das. Sie gehen wirklich ein großes Risiko, weil, ich glaube, DirecTV war es, schon angekündigt hat, sich zu überlegen, die Pay-Per-Views der WWE in Zukunft nicht mehr anzubieten. Ja. Weil sie natürlich sagen, hey, wir verlangen hier $45 und ihr schmeißt das für 10 Euro aus dem Fenster. Für $10 aus dem Fenster. Wenn das nicht passiert, wenn DirecTV nicht sagt, nee, wir machen diese Pay-Per-Views oder wir stellen die nicht mehr für euch zum Kauf bereit, dann könnte es natürlich sein, dass das das komplette Pay-Per-View-Business so ein bisschen verändert. Dahingegen, dass die UFC sagt, ja, dann gehen wir auch mit dem Preis jetzt ein bisschen runter und können dadurch mehr Buys generieren. Das ist sowieso eine Entwicklung, die sich einstellen könnte durch das Wegfallen der WWE-Pay-Per-Views. Also nicht ganz wegfallen, aber du weißt, was ich meine mit diesem, mit diesem Fight Pass. Davon könnte natürlich die UFC profitieren, weil wenn du WrestleMania-Weekend hast oder keine Ahnung, Breakdown oder was für Pay-Per-View da eben in der WWE gerade aktuell sind, dann gibt es ja das häufigeren, dann gibt es das häufigeren mal so eine Überschneidung, dass du eine Woche später vielleicht ein Pay-Per-View hast und dir überlegst, was kaufe ich mir jetzt? Ja. UFC oder WWE? Was auch völlig okay ist. Ist okay, aber jetzt. 50 Euro oder also 50 jetzt Dollar. Jetzt weg. Jetzt fällt's weg. Jetzt hast du halt 10 Euro. Es könnte also der UFC auch wieder entgegenkommen, die ganze Network-Geschichte. Aber prinzipiell sind das für mich zwei völlig unterschiedliche Produkte. Fight Pass ist was für den Hardcore-Fan. WWE Network ist was für den Casual-Fan. Das ist einfach das, was ein WWE-Fan sich immer schon gewünscht hat. Ja. Das WWE Network. Und Fight Pass hat nichts damit zu tun, dass die UFC Pay-Per-Views inkludiert und auch nichts damit zu tun, dass die UFC hier einen komplett neuen Weg gehen. Mit Sicherheit, das ist so ein langsames Rantasten an die neue Materie, sage ich jetzt mal. Mhm. Wer mir schon länger zuhört, weiß, dass ich ein absoluter Befürworter bin, genau von dem Modell, was die WWE jetzt fährt. Nämlich wirklich komplett aufs Internet zu setzen und zu sagen, okay, ich schmeiße meine Pay-Per-Views mehr oder weniger aus dem Fenster, aber ich gehe davon aus, dass mehr Leute subscriben, als sonst für ein Pay-Per-View alleine bezahlen würden. Und es wird interessant sein, ob dieses Modell verfängt. Also da bin ich wirklich gespannt, was der WWE natürlich helfen könnte, wäre so ein Deal mit Apple, dass man da eine App drauf bekommt auf dem Apple TV und so, ähnlich wie es die NHL und NBA gemacht hat. Ist es natürlich dann auch wieder was, man darf nicht vergessen, wenn du so eine App da drauf hast, musst du halt 30% deiner Einnahmen an Apple bezahlen. Also 33% sind es, die Apple wollen von den Einnahmen. Das bedeutet wiederum, du brauchst noch mehr Subscriber, um Geld zu verdienen. Aber so eine Geschichte wäre mit Sicherheit für die WWE Gold wert. Das kann ich übrigens auch noch sagen. Die UFC ist da auch sehr, sehr bemüht, mit Apple einen Deal zu finden, um den Fight Pass auf dem Apple TV zu launchen. Das betrifft aber nur die USA. Also ihr müsstet euch dann einen amerikanischen Account holen, was kein großes Problem ist. Dann ist es sogar in absehbarer Zeit vielleicht möglich, ja, alles hier Konjunktive, dass man den Fight Pass auch nicht via Streaming, sondern einfach fest installiert auf dem Apple TV zur Verfügung gestellt bekommt. Ich glaube, ich hole mir einen Chromecast fürs Schlafzimmer. Ja, also ich würde dir jetzt persönlich fast schon raten, erstmal abzuwarten, was mit diesem Xbox-Gedöns passiert, weil du hast ja eine 360 gegebenenfalls übrig. Und nee, die werde ich definitiv eintauschen. Ah, okay. Weil das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass du dir dann halt deine Xbox 360 als... Also wenn ich mir die One hole, höchstwahrscheinlich nächste Woche, dann werde ich die hier beim Schweineladen GameStop wegbringen. Den an den Kopf schmeißen. Gut. Ja, wobei, die sind so dumm da, die merken das gar nicht, wenn ich denen was in den Kopf schmeiße. Ja, ich kann ja meine hinbringen und sagen, meine One ist kaputt. Ich habe ja die Xbox mit dem neuen One-Design. Dann sage ich, hier, guck mal, meine One ist kaputt. Ja. Dann kratze ich einfach das 360 ab und mache so von diesem alten Mobil 1 dieses Motoröl. Da mache ich einfach die 1 weg und klebe die da drauf. Ja, genau. Jemanden auf. Ich hoffe, Chris, wir haben jetzt diese Geschichte mit UFC kostenpflichtig in Deutschland und Fight Pass, WWE Network, Geblabber, so ein bisschen ja verständlich rüberbringen können. Und ja, also für diejenigen, die sagen, ich zahle nicht für die UFC, da ist es sowieso scheißegal. Für alle anderen, die jetzt Riesenkosten auf sich zukommen sehen, ich glaube, mit den Pay-Per-Views fährt man ganz gut. Der Rest ist nicht so wichtig, dass man alles gucken muss. Und wenn, ja, dann erfahrt ihr es sowieso hier bei uns, weil wir werden wahrscheinlich alles weiterhin gucken und dafür bezahlen. Und wenn wir euch dann sagen, hier, diesen Fight muss man gesehen haben, dann kann man sich ja immer noch nachholen, denn dieser Fight Pass zum Beispiel wird ja monatlich kündbar sein. Das ist übrigens auch noch eine interessante Geschichte. Da soll es nämlich tierische Probleme geben, wenn du den Fight Pass, der ist ja jetzt gerade for free, unsubscriben willst. Denn, wieso? Ja, das geht nicht einfach so. Du musst nämlich eine E-Mail an die UFC schreiben, was ja natürlich völlig bescheuert ist. Und es gibt wohl User, die das schon getan haben und immer noch ein Subscription auf ihren Namen laufen haben. Und die scheißen, ja? Ja, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist einfach, dass du normalerweise, du weißt ja selber, wie es bei Watchever oder so ist, dass du halt einfach deine Subscription via Mausklick beendest. Ja. Ich will keine E-Mail irgendwo hinschicken und mit einem Menschen dann darüber verhandeln, dass ich jetzt meine Subscription beende. E-Mail war das mit der Briefmarke drauf, ne? E-Mail war das mit der Briefmarke drauf, richtig, und mit den Federn. Ja. Und meine Subscription dann via E-Mail beenden, das will ich halt einfach nicht. Ich will ganz einfach das anklicken, okay, jetzt diesen Monat habe ich die $10 nicht übrig, nächsten Monat habe ich sie wieder. So muss das funktionieren. Ja. Gut. Puh. Hast du jetzt ein unwichtiges Thema? Naja, jetzt, das waren so die wichtigsten. Ich muss jetzt kurz das Fenster aufmachen. Naja, dann mach mal das Fenster auf. Dann kann ich nochmal sagen, dass die letzten 10 Folgen natürlich immer nur auf iTunes zur Verfügung stehen. Wir haben es zu Beginn kurz erklärt, aber für alle neuen Hörer, und auch da muss ich wieder darauf hinweisen, es wächst und wächst und gedeiht. Es ist wirklich großartig, wenn man sich das anguckt, wie von Woche zu Woche mehr Leute offensichtlich MMA-Radio-Fans werden und sich das Ganze anhören. Also warum das so ist, ja, weiß ich auch nicht. Aber was denn? Wir freuen uns natürlich über jeden Hörer. Ich habe gerade gesagt, dass wir immer mehr Facebook-Fans hinzubekommen. Facebook-Fans. Wir haben Fans auf Facebook. 57 sind es. Und das finde ich wirklich beachtenswert. Ja. Ja, wir freuen uns über jeden Hörer und auch über Kommentare. Eure Meinungen natürlich könnt ihr gerne auf Facebook abgeben. Die finde ich wirklich hochinteressant. Außer wenn sie mir nicht passen, dann ignoriere ich sie. Aber ja, ist ja auch unser gutes Recht. Gut, Anderson Silva. Anderson Silva, Chris. Kenne ich. Ja. Kannst du dich erinnern, was ich dir letzte Woche prophezeit habe? Dass du schon ein Telefonat mitgeschnitten hast, bei dem die Berater von GSP und von Anderson Silva schon was ausgeklüngelt haben. So in der Art. Ich habe gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn es diesen Kampf gibt, denn der macht Sinn. So, und was gab es kurze Zeit später nachzulesen? Silvas Manager Ed Soares, also beide Manager, nämlich auch Jorge Gumarares, bestätigten. Ist ja der von Germany's Next Topmodel, muss man auch sagen. Ja, genau, und zwar der mit den langen Haaren. Ja. Bestätigte, dass sie für Silvas Comeback einen Superfight gegen GSP wollen. Mhm. Beide Manager. Du magst ja den Begriff Superfight nicht. Ja, aber ich mag den Begriff Superfight nur nicht, wenn es um Unification-Kampf geht. Weil da ging es um die Geschichte Barao gegen Cruz, wo Interims gegen antierenden Champion aufeinandertreffen. Aber bei Silva gegen GSP spreche auch ich von einem Superfight. Ja. Und der Herr Soares sagt, wenn wir sowas hinbekommen würden, wäre das großartig. Es wäre eine Win-Win-Situation für alle. Also kann man, ist ja genau der Punkt, den ich beim letzten Mal schon gemacht habe. Für GSP wäre es natürlich großartig, mit so einem Kampf zurückzukommen. Vielleicht noch nicht ganz so notwendig, wie es vielleicht für den Anderson Silva wäre, der zweimal gegen Whiteman verloren hat und dann Gefahr läuft, gegen irgendeine Gurke vielleicht auch zu verlieren und seine ganze Legacy einzureißen. Naja, das wird nicht passieren, aber das halt seine Karriere schon ein bisschen, ja, dann hinten raus Schaden nimmt. Bei GSP, glaube ich, ist es noch nicht so dringend. Aber wenn Silva zum Beispiel gegen GSP verlieren würde, könnte er immer sagen, ja gut, also GSP ist halt einer der allergrößten, wenn nicht der größte, der hat mich jetzt besiegt. Also da ist die Fallhöhe einfach nicht so hoch. Und ich glaube, dass man bei Anderson Silva und im Camp Anderson Silva sehr viel Bock auf diese Geschichte hätte. Ja. Ich bin mir aber sicher, dass GSP da noch nicht so Bock drauf hat. Weil er hat auch neulich erst wieder in einem Interview gesagt, also er kann sich gerade nicht so ganz vorstellen, dass er da wieder zurückkommen würde. Dieses Jahr noch, meinst du, oder? Ja, also gerade überhaupt nicht so. Ist überhaupt nicht so sein Ding gerade, UFC und MMA und so. Weiß man denn jetzt irgendwas, was jetzt los ist? Nein. Ich brauche eine Pause, heißt es halt einfach. Um persönliche Sachen zu klären, um einfach mal einen Kopf frei zu kriegen, normales, in Anführungsstrichen, normales Leben zu führen. Er wird allerdings auch weiterhin in der UFC zu sehen sein, und zwar als Coach. Mit seinem TriStar-Team da. Wie heißt das? TriStar. Aha. Kennst du nicht? Nö, TriStar Pictures kenne ich. Das ist, also, gerade in diesen wie heißt es denn nochmal, diese Countdown-Shows, Showtime-Shows, da sieht man das relativ gut immer, das sind so, ich weiß gar nicht wie viele Sterne, aber lauter so Sterne auf den Fenstern von GSPs Gym. Mhm. Noch nie gesehen? Mhm. Muss man drauf achten, ich glaube es sind drei Sterne immer, würde auch Sinn machen bei TriStar. Und habe ich gerade selber gemerkt. Und Firas Sahabi ist der Head Coach von diesem ganzen Team und Anderson, Quatsch, und GSP hilft da immer mal wieder gerne aus. Zum Gesundheitsstand von Anderson Silva hat sich der andere Manager geäußert, der meinte, Anderson läuft auf seinen Krücken herum und kann es nicht abwarten, wieder mit dem Training zu beginnen. Ja. Ist natürlich klar. Anderson Silva hat sich jetzt auch endlich mal zu der ganzen Geschichte geäußert, zu dem Kampf und zu der Verletzung. Und jetzt kommt ein Arschloch-Move von Anderson Silva. Er sagt nämlich, wenn man sich den Check anschaut, erkennt man, dass es nur ein Reflex war. Ich glaube nicht, dass Whiteman das so trainiert hat. Ist doch egal. Warte, es wird noch besser. Ich glaube nicht, dass Whiteman das als Sieg bezeichnen sollte. Es war ein Unfall. Ich bin mir sicher, dass ich den Kampf gewonnen hätte. Okay, ein Unfall gehe ich mit, aber er hatte den Kampf nicht gewonnen. Es ist einfach, ich meine, es ist Anderson Silva, der hat das echt nicht nötig, sich mit so einer Aussage da irgendwie, wie soll man sagen, seine Weste reinzuwaschen. Ich meine, wir alle haben gesehen, was passiert ist. Er selber, also er wird mit Sicherheit mehr Ahnung von dieser Sportart haben als ich. Und deswegen unterstelle ich einfach mal, dass er auch bemerkt hat, dass es nicht gut für ihn aussah in diesem Kampf. Ja? Was hätte sein können, ist völlig irrelevant, weil es hätte ja auch genauso sein können, dass Chris Whiteman ihn ausknockt oder gegen Ende des Kampfs submittet. Deswegen, ich hätte es einfach gut gefunden, wenn er dann vielleicht gar nichts gesagt hätte. Ja. Oder diesen Satz, ich bin mir sicher, dass ich den Kampf gewonnen hätte, weglassen würde. Ich meine, diese Checks, die Whiteman da gezeigt hat, machen schon Sinn, denn im ersten Kampf war das größte Problem, die Legkicks von Anderson Silva gegen Chris Whiteman, die waren richtig heftig. Und Whiteman hat ja danach auch gesagt, daran wollte ich unbedingt arbeiten, dass mir das nicht mehr passiert. Und offensichtlich hat man eine Möglichkeit gefunden, wie man unter Umständen diese Kicks verhindern oder abschwächen kann. Und dass es natürlich dann zum Beinbruch führt, das glaube ich nicht, dass man das trainiert hat. Aber man wusste schon, wenn ich dieses Knie schnell hochziehe und er schlägt immer wieder da drauf, dann tut ihm das vielleicht mal irgendwann selber weh und dann hört er damit auf oder schlägt sie nicht mehr so stark. Also, klar, es war ein Unfall, aber man kann diese Checks schon üben und einsetzen. Also, ja. Na, braucht er nicht so welche Aussagen, lieber schweigen. Ja, er hat noch, ja. Nee, anderes Thema kurz, aber hast du das mit Katzen Gernos Mann mitbekommen? Nee. Tot. Heute, oder was? Mhm. Oh, das ist natürlich doof. Für sie. Ja, auf einmal lag er tot zu Hause. Ist jetzt gerade eben über den Ticker gekommen? Oder? Ja, ich habe MMA-Junkies gerade gelesen. Oh, das ist natürlich... Ich mag ja Katzen gar nur so sehr, dass mir das wirklich im Herzen wehtut. Ja, ich schick dir das mal, aber mach mal ruhig weiter. Ist jetzt natürlich auch eine Aussage. Ich natürlich jetzt, also das finde ich ja echt schön, dass du das jetzt mitten in so einer schönen Sendung machst. Aber so ist das Leben. Ja. So ist das Leben. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, nicht wahr? Ja. Anderson Silva hat auf jeden Fall sich den Kampf nochmal angeschaut und hat gesagt, ich habe einige technische Fehler erkannt, die ich gemacht habe. War sogar ihr Coach. Kannst du mal sehen. Und er meinte, für einen perfekten Kick muss ich dem Gegner vorher ins Gesicht hauen. Denn dann ist seine Aufmerksamkeit nicht aufs Bein gerichtet. Ja, Anderson Silva. Das ist natürlich ein technischer Fehler, ganz klar technischer Fehler, den er da gemacht hat. Er hat seine Fehler aber eingesehen und er kümmert sich jetzt nur noch um sein Comeback. Und er ist der Meinung, dass er nochmal eine Chance gegen Whiteman verdient hätte. Allerdings hat er auch kein Problem damit, wenn er sich diese Chance nochmal verdienen muss. Er macht einfach das, was die UFC von ihm verlangt. Und er will es so gut wie möglich machen. Ja, und sein Ziel ist im Endeffekt nochmal zurückzukommen und nochmal Champion zu werden. Ich habe heute ein Video von ihm gesehen, das habe ich auch auf MMA Radio auf Facebook gepostet. Da wird Anderson Silva gefragt, was er eigentlich so macht jetzt. Und er hat gesagt, er spielt so Konsolenspiele und da wollten sie wissen, was er so spielt. Und er hat gemeint, ja, FIFA und Call of Duty. Finde ich auch gut. Er stimmt, er ist Brasilianer, ne? Ja, muss er ja. Zur Verletzung hat er sich übrigens auch noch geäußert. Er meinte, er dachte nur... Wie, ist der Kampf jetzt vorbei oder was? Das hat er sich zuerst gedacht. Und danach hat er Angst gehabt, dass er nie wieder laufen kann. Also das war, was ich wirklich nachvollziehen kann. Also wenn du da deinen Stumpen da unten so rumwackeln siehst, ich glaube, das kann schon ganz schön angsteinflößend sein. Ja. Und er selber hat einfach nur ein lautes Geräusch gehört, als es passiert ist. Danach waren die Schmerzen einfach unerträglich. Ich meine, man hat es ja auch gesehen. Was nicht... Ja, und seitdem er aus dem Krankenhaus raus ist, kann er auch nicht mehr richtig schlafen, weil die Schmerzmittel im Krankenhaus, die da intravenös eingeführt wurden, wo irgendwie dann besser geholfen haben als jetzt irgendwelche Tabletten. Er kann also im Endeffekt die ganze Zeit Call of Duty spielen. Kann übrigens jetzt sich auch für $6 Mafia kaufen, wenn er eine Xbox hat. Ja, ich bin übrigens jetzt im letzten Kapitel. Kapitel schon? 15. Ja. Hast du dir das DLC gekauft? Habe ich schon gekauft. Das habe ich dann auch noch. Ich sehe dich schon, du holst dann Joe's Adventure auch noch. Wahrscheinlich. Und dann hat er noch gesagt, ich denke oft darüber nach, wieso Gott mir diese Bürde auferlegt hat. Was für eine Nachricht an mich, was er für eine Nachricht an mich senden will. Da habe ich die Antwort darauf. Das ist einfach die Nachricht, du dummes Schwein, pass mal mit deinen Leckkicks auf. Das ist ja natürlich Bullshit. Also Gott, lieber Anderson, hat natürlich keine Nachricht für dich und auch kein Foto, muss man in dem Fall sagen. Aber wie dieses sich immer auf Gott beziehen, das geht mir manchmal auf den Sack. Das Brasilianer. Ja, ich weiß. Guck dir doch mal Dante an, was der da alles auf seinen scheiß Arm geschmiert hat. Ach so. Naja, so gut habe ich ihn mir noch nicht angeguckt. Ich hasse Dante, ist das schon mal aufgefallen? Nee. Ich finde ihn sehr sympathisch. Und bei FIFA ist er unschlagbar. Ja, er ist sehr sympathisch. Aber dann muss man auch, wenn man so eine Ullknudel ist, dann soll man es auch abliefern. Manchmal das ist schmale Grad zwischen Kasper und Superstar, nicht wahr? Manchmal kann ich den Knob und den Dante wirklich nicht voneinander unterscheiden. Den Knob und den Dante? Ja. Den Guido-Knob von Nee, warte mal, wie heißt denn dieser Parodist bei Bild.de? Maxe Knob, den meine ich, genau. Mhm. Ja, ich glaube, wenn es so weit gekommen ist, da muss man sich wirklich umstellen als Real Person. Mhm. ist bei Beckenbauer übrigens auch so. Aber gut. Dann hat er sich noch zum Retirement geäußert und sagte, du solltest mit dem Kämpfen aufhören, und jetzt gilt es wieder zuzuhören, du solltest mit dem Kämpfen aufhören, wenn du das Gefühl hast, damit aufhören zu müssen. Und jetzt der richtige Zusatz, oder wenn dein Körper und dein Kopf dir sagen, es ist Schluss. Also, ich finde, sein Körper hat ihm wirklich überhaupt kein Zeichen gegeben, dass es irgendwie jetzt mal langsam ans Aufhören gilt. Und diese zwei Niederlagen, finde ich, gibt eigentlich wirklich keinen Grund, hier aufzuhören. Und er sagt, ich glaube, ich habe immer noch was vor mir und ich höre jetzt nicht auf. Ich werde stärker und stärker und ich werde bald zurück sein. Siehste? Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich diese Anderson Silva Story zu einem schlechten Ende wandelt. Also ich, weißt du, so ein Schumacher-Ding. Also nicht, dass er jetzt einen Skiunfall hat, sondern dass er halt irgendwann... Ach, dass er nochmal wiederkommt, wie Schumi da zum Mercedes. Ja, so, komm ey, der hat doch alles erreicht. Von mir aus gegen GSP, ja, aber dann muss wirklich Schluss sein. Gut, kommen wir jetzt zu was Angenehmen, nämlich Matt Brown. Matt Brown hat einen neuen Podcast mit ein paar Kumpels, Chris, und ich glaube, wenn ich dir den Namen des Podcasts sag, dann bist du sowieso schon dabei. Mhm. So was mit Reds? Nee, Legit Man Shit ist der Podcast. So, und eigentlich ist das, sollte man sich sofort, sollten wir uns auch umbenennen in Legit Man Shit Podcast. De, genau, würde ich eigentlich wirklich gut heißen. Und er hat sich mal geäußert, wie er das mit den Frauen in der UFC sieht. Und seine Aussage, ich zitiere, wenn ich schon $60 für ein Pay-Per-View zahle, in dem Frauen kämpfen, dann sollen die wenigstens oben ohne kämpfen. Finde ich schon mal gut. Und dann hat das Ganze noch so ein bisschen mit Fakten unterfüttert. Wie viele Knockouts haben wir in Frauenkämpfe gesehen? Ich meine, ich respektiere Mädchen, aber und das ist ja, also erstmal an der Stelle vielleicht ein kleiner Applaus, er respektiert tatsächlich Frauen, aber ihr Körper ist einfach nicht für MMA gemacht. Wenn du keine gute Grapplerin bist, gerätst du ins Hintertreffen, das ist wie bei den 125 Pfund Männern, also das ist die Demetrius Johnson Gewichtsklasse, was er natürlich damit sagen will, da fehlt die Power, um die Kämpfe vorzeitig durch Knockouts zu beenden. Du musst halt technisch sehr gut sein oder wie Rousey Judo gut können oder Sarah McMahon, die dann eine gute Wrestlerin ist. Ansonsten wird's schwierig. Oder wie Misha Tate nichts gut können. Ja, das geht auch. Das reicht zumindest, um America's Darling zu werden. Das Problem bei der Aussage ist für mich, mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich Bullshit ist, wo ist das Problem? Dass die Frauen sich dann halt im Grappling, im Wrestling und im Judo messen. Ich meine, also ich sehe das lieber, als wenn sie sich die Fresse polieren. Ja, pass mal auf, es ist Mixed Martial Arts. Es sagt doch einfach schon, es heißt doch nicht Knockout Arts oder sonst irgendwas. Also wo ist das Problem? Verstehe ich überhaupt nicht. Die UFC hat auch ein Statement rausgehauen, aber es ist so ein generic Arschloch-Statement, was für ein Arsch halt eben dann auch ist. Matt Brown hat sich entschuldigt. Und wir haben ihm nochmal erklärt, dass solche Kommentare unerwünscht sind. Seine Kommentare spiegeln nicht die Denkweise der UFC wider. In unserer Organisation hat Diskriminierung keinen Platz. Die UFC baut sich auf Prinzipien und Respekt auf. Alle Statements, die gegenteilig sind, sind inakzeptabel. Das mit baut sich auf Prinzipien und Respekt auf. Könnte man vielleicht auch Dana White nochmal sagen. Also ich mag ja Dana White, aber dass er Respekt jedem gegenüber bringt, das kann man nun wirklich nicht von Dana White behaupten. Also da haben wir schon, da kommen wir aber nachher noch dazu. Matt Brown hat sich auch nochmal geäußert und jetzt sollte man ja eigentlich denken, er ist vollkommen geläutert, aber ich zitiere mal und du kannst danach werten, ob er geläutert wurde. Ich habe mit der UFC gesprochen und ich verstehe ihre Prinzipien. Ich werde mich daran halten und mein Verhalten anpassen. Er ist geläutert. Er ist geläutert, genau. Sehe ich genauso. Sarah McMahon hat sich geäußert und meinte, ich muss hier mal was klarstellen. Mir ist es egal, ob jemand kein Fan von Women's MMA ist. Zahl einfach die $60 nicht. Niemand wird seinen Top ausziehen. Ich weiß nicht mal, wer Matt Brown ist. Wir warten noch auf Ronda Rouseys Aussage. Ich weiß noch nicht mehr, wer Matt Brown ist. Also wieso sollte ich mich darum scheren, was er über meine Fights denkt? Weißt du was, Matt Brown? Vielleicht kämpfst du als nächstes in der Speedo-Badehose. Finde ich gut. Ich bin übrigens, glaube ich, voll auf dem Sarah McMahon Bandwagon aufgesprungen. Die imponiert mir. Die imponiert mir wirklich unfassbar. Also ich habe jetzt einige Interviews von der gesehen. Das ist eine so bodenständige, fokussierte Top-Athletin. Also, wenn es nicht gegen Ronda ginge, würde ich mir wahrscheinlich sogar ein T-Shirt von der kaufen. Mhm. Großartige Frau. Ronda Rousey hat sich auch geäußert und sagte, wait, who's Matt Brown? ich glaube, das wollte ich halt einfach mal im Englischen so stehen lassen. Gut, also es ist aber sonst nichts weiter passiert mit dem guten Matt. Er kann jetzt also seinen Bandscheibenvorfall weiterhin ausheilen lassen. Die Podcast-Folge wurde übrigens off-air genommen. Also dann doch eingeknickt. Ronda Rousey hat sich noch geäußert und zwar im Vorfeld, also beim Intro, konnte man ja hören, wie Ronda Rousey über Old School Raw, eine WWE-Veranstaltung, gesprochen hat. Mhm. Und bei dieser Veranstaltung wurde sie auch nochmal zu der Geschichte befragt, warum sie Misha Tates Hand nicht schütteln wollte nach dem Kampf, weil das ja eigentlich eine faire Geste wäre. Und dann sagt Ronda, das hat Misha nur gemacht, weil die Kameras liefen. Sie wusste ganz genau, dass für Ronda das eine doofe Situation ist und praktisch Misha nur gewinnen kann. Mhm. Das ist Rondas Aussage gewesen. Also Ronda hätte halt einfach, nee, Misha hätte halt, ich komme völlig durcheinander hier, Misha hätte einfach im Vorfeld so viel Scheiße gebaut und so viel Scheiße erzählt, dass Ronda einen Scheiß auf Misha gibt. Wenn sie sich aber wirklich entschuldigt hätte, Backstage oder so, dann wäre das nochmal eine andere Sache. Es geht nicht darum, dass sie Misha Tate als Kämpferin nicht respektiert, sondern als Menschen. Und sie natürlich dann, weil sie natürlich Ronda Rousey ist und unfassbar schlau, sofort kapiert hat, alles klar, hier will mich jemand in der Nase rumführen, fick dich, Bitch. So, Ronda Rousey. Die übrigens unfassbar schnell, unfassbar viel zugenommen hat. Wie, echt? Naja, nicht jetzt, die ist nicht fett geworden, aber ich weiß nicht, ob du die Weigh-ins gesehen hast. Da hatte sie schon ein sehr schmales Gesicht und jetzt hat sie wieder ihr rundes Ronda. Natürlich habe ich die Weigh-ins gesehen, von 168. Genau, da war sie ja sehr, sehr schmal. Ja, war sie so, besser in Shape als gegen Liz Camouche, fand ich. Und jetzt bei diesem Interview hast du gesehen, da sah sie halt wieder die runde Ronda Rousey. Ronda Rousey. Mhm. Jetzt kommen wir zu Khabib Nurmagomedov. Denn der hatte ja das Problem, dass Gilbert Melendez den Kampf absagen musste oder der halt nicht zustande kam für 172, 171, 170. Also auf jeden Fall die Rousey Card war das. Jetzt hat Dana White am Samstag oder am Sonntag auf Twitter geschrieben, Nate hat den, also er wurde erstmal gefragt, anders. Ein Bild wurde gepostet von einem User, da konnte man Nate Diaz und Khabib Nurmagomedov sehen. Und der schrieb irgendwie drunter, auf den Fight hat er richtig Bock und hat das Ganze an Dana White geschickt. Mhm. Und daraufhin hat Dana White geschrieben, Nate hat den Kampf abgelehnt. Mhm. Keiner will gegen Khabib kämpfen. Khabib Nurmagomedov, mein Gott, das ist auch ein Arschlochname, du. Khabib Nurmagomedov ist 21-0. 5 Kämpfe in der UFC, alle gewonnen. Mhm. Also es ist schon ein Brett, das du da bohren müsstest. Später hat dann Nate Diaz geschrieben, Dana und die UFC labern nur Scheiße. Ich habe überhaupt nichts abgelehnt. Dann habe ich mir gedacht, okay, hier musst du immer dranbleiben. Das scheint interessant zu werden. Bei ihm musst du immer dranbleiben. Ja, ja, denn dann hat sich auch Nurmagomedov geäußert und geschrieben, du hast keine Angst, dann lass uns kämpfen. Und daraufhin hat dann Nate Diaz wieder nicht reagiert. Jetzt könnte man natürlich denken, Nate Diaz hat nur eine große Klappe, pipapo. Aber ganz so ist es nicht, denn Mike Kogan, das ist der Manager von Nate Diaz, hat das Ganze mal aufgeklärt und hat gesagt, Nate hat noch nie einen Kampf abgelehnt. Es ging darum, dass wir unsere Bedingungen an die UFC gestellt haben und die haben die abgelehnt. Wir wollten einfach einen neuen Vertrag für Nate, dass der verlängert wird. Und konditionell haben sie jetzt nichts gesagt, was sie da dann wollten, aber die UFC hat die Vertragsverlängerung an sich erstmal abgelehnt. Und dann haben sie gesagt, okay, dann gibt's halt keinen Fight. Und fertig. Und das macht auch Sinn, denn Nate Diaz hat nur noch einen Kampf offen in seinem Vertrag. So, jetzt triffst du auf Nurmagomedov. Der Shit. Da musst du davon ausgehen, ich verliere den Kampf vielleicht. Damit und dann werden natürlich die Verhandlungsbasen dann für später schwierig, ne? Absolut. Und deswegen ist das ein sehr, sehr, sehr schlauer Move von Mike Kogan zu sagen, okay, wir nehmen den Kampf an, aber ich möchte im Vorfeld abklären, wie es weitergeht, was wir für einen Vertrag bekommen. Und nicht, aber muss man sagen, legit. Absolut. Aber es ist natürlich überhaupt nicht legit, wenn sich Dana White auf Twitter hinstellt, da sind wir wieder beim Thema Respekt, und behauptet, Nate Diaz hätte einfach mal einen Kampf abgelehnt, weil der erste Tweet von ihm impliziert mir nämlich, dass Nate Diaz Schiss hat vor Nurmagomedov. Und das ist Bullshit. Es ging ja einfach nur darum, dass er sich absichern wollte und gesagt hat, okay, wenn ich so gegen so High-Level-Competition annehme, dann möchte ich mir aber sicher sein, dass ich das danach nicht doppelt und dreifach bezahle, weil mein nächster Deal scheiße ist. Ja. Das finde ich nämlich wirklich, also völlig richtig und hätte man auch dann so kommunizieren können. Gleichzeitig finde ich, hat dieses Nate hat den Kampf abgelehnt, Gequatsche, hat es auf Twitter nichts zu suchen. Er hätte ja auch einfach schreiben können, will not happen oder weiß der Kuckuck was. Man muss es ja nicht, also es wirkt halt immer so, als ob Dana White die Diaz-Brüder schon so ein bisschen pieksen möchte. Mhm. So, was natürlich lustig ist zum Lesen, aber da in dem Fall finde ich fehl am Platze war. Jetzt hast du also das Problem, Dana White hat es ja auch geschrieben, dass man für Nurmagomedov keinen Gegner findet. Was so nicht richtig ist. Man findet nämlich einfach nur keinen Gegner, der ihm was bringt, also sprich über ihm gerankt ist. Das liegt zum einen daran, dass alle schon Kämpfe haben und zum anderen, wenn du jetzt kurz davor bist, selber da einen Durchbruch zu schaffen, ist es natürlich dann auch ein bisschen schwierig, gegen so einen Kämpfer anzutreten. Mhm. Aber es gibt immer noch gute Leute, die auf ihn treffen wollen, zum Beispiel Michael Johnson. Das ist der Chris Tucker-Double. Der hat die letzten zwei Kämpfe nämlich sehr, sehr gut absolviert. Und der hat geschrieben, also Dana, wenn Nate Diaz nicht gegen Khabib oder gegen mich kämpfen will, denn das hat Michael Johnson auch mal offeriert, dass er gern gegen Nate Diaz kämpfen würde, dann wollen die Leute bestimmt mich gerne gegen Khabib Nurmagomedov kämpfen sehen. Hat sich da also ins Gespräch gebracht. Jetzt schrieb dann Nurmagomedov, ja, wenn Michael Johnson ein bisschen steigt in den Rankings, dann kann er sich diesen Kampf vorstellen. Und also im Endeffekt ist es ja genauso bescheuert. Entweder Nurmagomedov kämpft gegen Michael Johnson und nimmt jede Competition an, aber was er ja will, ist jemand, der höher gerankt ist, um dann, sage ich mal, weiter aufzusteigen. Wobei ich das nicht ausschließen würde, auch wenn du gegen so jemand wie Michael Johnson antrittst. Der hat sein Momentum schon irgendwo im Rucksack vergraben. Also der ist schon, auch wenn wir schon bei dem Wort sind, legit. Und das ging dann später noch so, dass Michael Johnson ihm unterstellt hat oder ihm gesagt hat, du kannst eh nicht wegrennen, ich werde die Leiter immer weiter nach oben steigen und wir werden uns schon mal irgendwann treffen. Und Khabib meinte dann, im April ist er so weit, dass er selber schon einen Titelkampf haben könnte. Also im Endeffekt, was hier durchschimmert, ist ganz klar, Nurmagomedov will den Top-Level-Fighter kämpfen, ist sich aber dafür zu schade und ihm ist es auch zu riskant, gegen solche Leute wie Michael Johnson anzutreten, die unter ihm stehen. Und klar, wenn er hier verliert, verliert er halt ganz viel. Andererseits bei Melendez ist es auch nachvollziehbar, dass er sagt, wenn ich gegen Nurmagomedov verliere, verliere ich ganz viel. Also das, weißt du, ist jeder tritt nach unten so gut, wie er kann. So wirkt das irgendwie so ein bisschen. Und ich finde es irgendwie ein bisschen blöd, dass das dann, also ich finde es natürlich schön zum Lesen auf Twitter, aber ich finde es blöde, dass sie das nicht hinter verschlossenen Türen irgendwie regeln können. Also, weißt du, es hat so einen komischen Beigeschmack für alle, finde ich. Nurmagomedov, der rumkrakelt, er möchte gegen Diaz oder gegen Melendez antreten, die sagen, ja, geht nicht, der eine mit einem... Naja, im Endeffekt ist doch eigentlich nur einer, der irgendwie die ganze Sache ein bisschen verwaschen hat, das ist Dana White. Ist richtig. Aber ich finde es auch von Nurmagomedov komisch, er stellt sich halt hin, ich kämpfe gegen jeden, ich nehme jede Herausforderung an. Dann kommt jemand wie Michael Johnson, der ja jetzt nicht Fallobst ist, sondern wirklich ein guter Kämpfer, gute Fights gezeigt hat, auf dem Weg nach oben ist, ich glaube auf 13 gerankt ist oder so. Und dann sagt Nurmagomedov, nee, gegen so einen Penner drehe ich nicht an, auf Deutsch gesagt. Das finde ich halt schon ein bisschen. Warum aber bloß nicht? Ja, weil er halt nur verlieren kann. Ja, aus seiner Sicht macht der Kampf keinen Sinn. Wenn ich gewinne, was habe ich bewiesen? Dass ich jemanden besiegen kann, der 5-6 Ranks unter mir ist? Weißt du, also er will praktisch gegen Leute antreten, die einen Namen haben, um sich ins Gespräch für einen Titelkampf zu bringen. Was ich verstehen kann, aber manchmal musst du halt eben dann doch nochmal walk the walk, sagt man, glaube ich, im Englischen. Ja, aber Michael Johnson hat doch ein gewisses Momentum. Ja, richtig, aber er steht trotzdem natürlich noch deutlich hinter Nurmagomedov. Ja, also, wenn du den Beatdowns, dann... Sehe ich auch so, wenn Nurmagomedov Michael Johnson wegjobbt, sage ich jetzt mal, dann hat das genauso eine große Aussagekraft, wie wenn Melendez Nurmagomedov weghaut. Also andersrum, ja. Also das Risiko ist natürlich immer beim höher gerankten Fighter da, dass er dann schlechter aus der Geschichte rauskommt, weil er den Gegner beschätzt. Aber ich sehe das nicht so eben, weil Michael Johnson nicht der Shit ist, aber wirklich ein... Der ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? Oh, da kann ich dir jetzt nichts sagen. Ja, also es würde halt so viel Sinn machen, weil Nurmagomedov hatte einen Kampf gegen einen anderen Black-Serien-Kämpfer und hat den relativ gesmashed. Und Michael Johnson ist ja ebenfalls ein Black-Serien-Kämpfer. Das würde alles so viel Sinn machen und es wäre auch cool, weil die Competition wäre gut, finde ich. Aber ja, wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Mal abwarten, vielleicht ergibt sich noch was. Aber kann man auch nochmal sagen, nämlich Jake Shields, genau, der hat sich zu Wort gemeldet, das ist ein Trainingspartner von Gilbert und meinte, dass Gilbert immer noch Bock hätte auf den Kampf gegen Khabib, aber eben jetzt gerade nicht, sondern er würde das gerne noch ein bisschen nach hinten schieben. Und ich glaube, die Gründe sind ähnlich wie die, dass Khabib nicht gegen Chris Tucker antreten will. Ja. Ich bin gespannt, gegen wen Nurmagomedov antreten wird. Er ist natürlich wirklich der Shit. Das muss man definitiv sagen. Ja. Der Shit ist auch unser großartiger Champion José Aldo, der ja immer mal wieder mit dem Lightweight in Verbindung gebracht wird. Ja. 155 Pfund gegen Anthony Pettis. Hat es fast den Kampf gegeben letztes Jahr. Ist nicht zustande gekommen, weil sich, dreimal dürft ihr raten, Anthony Pettis verletzt hat. Und er hat sich zu dieser ganzen Lightweight-Geschichte mal geäußert oder nochmal geäußert und meinte, die Leute werden diese Idee nie vergessen. Mich hat diese Frage immer so sehr genervt, dass ich irgendwann mal gegen Frankie Edgar gekämpft habe und bewiesen habe, dass ich auch im Lightweight gute Kämpfe zeigen kann. Wir werden sehen, was passiert. Ich habe noch eine Menge Ziele. Irgendwann kämpfe ich wieder im Lightweight und solange trainiere ich halt weiter. Und übrigens, zum Thema Training, José Aldo hat noch gemeint, dass er die meiste Zeit sowieso eigentlich als Lightweight-Contender seine Karriere bestreitet, weil er trainiert nur mit 155 Pfund Leuten, um halt das Training für seine Kämpfe noch schwerer zu machen. Deswegen trainiert er schon im Lightweight. Aha. Und hätte damit jetzt wenig Probleme, da hochzugehen. Aber er will als Champion in seiner Gewichtsklasse einfach noch, ja, einiges erreichen und vielleicht noch mehr Dominanz ausstrahlen, weiß der Kuckuck. Trotzdem würde ich mir natürlich so einen Kampf gegen Anthony Pettis sehr, sehr, sehr, sehr wünschen. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Gut. Ich bin immer noch nicht fertig. John Lineker, gibt's auch wieder eine schöne Geschichte. John Lineker ist der Kämpfer, der in 5 UFC-Kämpfen 3-mal das Gewicht verpasst hat. Mhm. Was natürlich schon eine Geschichte an sich ist. Dann hat aber Dana White mehrfach gesagt, wenn John Lineker das mit seinem scheiß Gewicht in den Griff bekommt, also man muss dazu sagen, er kämpft im Flyweight, wenn er das in den Griff bekommt, dann hätte er mit Sicherheit schon einen Titelkampf bekommen gegen Demetrius Johnson. Mhm. Hat sich also Lineker gedacht, ja logisch, also da hat er recht, deswegen hole ich mir mal Mike Dolce ins Haus. Das ist letzten Endes, ist das der Chris der UFC, sprich der Mann weiß was über Ernährung und wie man sich richtig auf so Kämpfe vorbereitet und den Weightcut richtig macht. Und die beiden haben zusammengearbeitet. Wir haben darüber auch mal berichtet, dass das Ganze ganz gut lief. Lineker hat mal irgendwann gesagt, ich war noch nie so leicht zu diesem Zeitpunkt. Er kämpft wann kämpft er? Auch nicht in allzu ferner Zeit kämpft er dann mal wieder. So, und jetzt hat der Manager von John Lineker bekannt gegeben, Alex Davis, aufgrund der Sprachbarriere und der Distanz wurde es schwierig, mit Deutsche zu arbeiten. Mhm. John hat mit der deutschen Diät begonnen, aber es wurde schwer, sie durchzuhalten. Was natürlich, also das habe ich noch nie gehört von einer Diät. Also, dass das hinten raus dann schwer wird. Also im Endeffekt kenne ich es ja nur so, dass es immer total leicht ist. Ja, also, zu 100%, dass immer so eine Diät definitiv funktioniert. Ist, ja, das Leichteste. Aber es wird noch besser. Wir arbeiten jetzt mit Dr. Marcio Arana. Arana, heißt er? Arana. Ja, zusammen. Er ist toll. John ist leichter als je zuvor. Arana hat das Problem entdeckt und es gefixt. So, alle fragen sich natürlich, was war denn das Problem jetzt? Warum konnte John Lineker einfach nicht richtig abnehmen? Ich habe eine Idee. Ich habe die Befürchtung, dass sie sogar stimmt. Sag mal. Er hat zu viel gegessen? Ja, geht in die Richtung. Er hat das Falsche gegessen? Nee, es ist schon ein bisschen tricky. Und zwar hat er sich gefürchtet vor den Weltcuts. Gefürchtet? Er hat sich gefürchtet, das war das Problem. Und durch diese Furcht schüttet der Körper dann wohl, also hat Dr. Arana festgestellt, keine Ahnung, ob das, also inwiefern der, also seitdem die Geschichte da mit Bigfoot Silver war, wo der Arzt gesagt hat, ja, ja, klar, hier, das Testosteron kannst du nehmen. Auch noch ein bisschen Epo, kein Problem, alles drin. Sprit trinken. Nee, auf jeden Fall soll angeblich der Körper irgendwas ausstoßen, was dazu führt, dass du schwerer abnehmen kannst. Also im Endeffekt hat John Lineker tierische Angst davor, einen Weight Cut zu machen. Wo ich mir natürlich sage, okay, wenn ich tierische Angst davor habe, diesen Weight Cut zu machen, ja, dann mache ich halt keinen. Ja. Ich halt den 135, du dummes Schwein. Ja. Ja, ja. Also, ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Also, wenn Lineker jetzt beim nächsten Kampf wieder nicht das Gewicht holt, egal wie gut er ist, würde ich ihn rausschmeißen. Nach der Nummer würde ich ihn rausschmeißen. So, die Brasilianer sind uns übrigens ja hier wirklich mit illustren Aussagen schon aufgefallen. Mhm. Ich möchte nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, Diego Brandão, ja, der ja erklärt hat, erstens mal, warum er jemanden mit dem Stift erstechen will und dann auch noch, warum er das Gewicht nicht einhalten konnte, weil er zum Anwalt musste. Dann hatten wir heute in der Sendung Anderson Silva. Anderson Silva, der bemerkt hat, dass er eigentlich diesen Kampf gegen Chris Weidman locker gewonnen hätte. Mhm. Und der gesagt hat, also wenn der Körper mir mal ein Zeichen geben würde, mal irgendwann mal so ein kleines Zeichen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so robust ist, dann würde ich auch aufhören mit dem MMA. Aber solange das nicht passiert, nicht. So. Und natürlich, man darf auch das jetzt natürlich nicht vergessen, John Lineker, der sagt, ich habe so sehr Angst vor dem Weight Cut, dass ich einfach immer dicker werde. Das ist so unfassbar, wenn man das sagt. Ich kann noch einen draufsetzen. Wanderlei Silva. Ach, guck mal. Ja, Wanderlei Silva will nämlich nach seinem JS Sonnenkampf für den brasilianischen Kongress kandidieren. Mhm. Und zwar für die Brazilian Social Democracy Partei. Da macht übrigens auch Romario mit. Was? Romario, der Fußballer. Ja, ja, nee, das ist mir ein Begriff. Also so habe ich eigentlich auch reagiert. Die Wahlen sind am 5.10. Also das streiche ich mir im Kalender an. Ja, beim Fight Pass übertragen? Ich hoffe. Nee, da machen sie, glaube ich, bei der WWE wieder so eine Podiumsdiskussion. Das können die ja so gut. Auf jeden Fall hat sich Wanderlei Silva dann auch noch geäußert. Er sagt, ich mache Ultimate Fighter, danach knocke ich Jay Sonnen aus und dann ziehe ich den Kongress ein. Also heißt es letzte Fight oder was? Keine Ahnung. Seine Ziele sind keine Korruption mehr. Und jetzt pass auf, wie er das durchsetzt. Die neue Generation muss entweder in den Knast aufhören oder sterben. Das sind aber Optionen, die sind bisher noch nicht so verbreitet, hat er recht? Unfassbar. Aufhören finde ich gut. Ich stelle mir. Jetzt will Kaya mitgehen, die Verbrecher. Ich stelle mir das einfach vor, wenn er so ein Steinbrück sich hinstellt. Also, die Kriminalität muss aufhören. Entweder die gehen in den Knast, hören selber auf oder sterben. Das muss man sich einfach mal. Und am Ende zeigt er noch so den Mittelfinger. Genau. Und so ein Video, so ein Hip-Hop-Video könnte er eigentlich machen, wie Wanderlei Silva. Naja, dann gibt es noch was, wir haben kurz vorhin angerissen, Antonio Silva, der hat ja diese neun Monate Sperre bekommen für seinen kleinen Extra-Shot. Ja, aber du lachst, aber eigentlich ist es mittlerweile so absurd wie eine 9-Minuten-Sperre, denn Bigfoot Silva hat sich gedacht, du, also wenn ich hier schon gerade nicht kämpfen konnte, dann lass ich mir doch einfach mal an der linken Schulter operieren. Und im Endeffekt ist diese 9-monatige Sperre jetzt mit einer Recovery-Zeit für die Schulter-OP sowieso obsolet. Das ist also völlig, also daran merkst du halt, wie bescheuert das ist. Ich würde, wenn jemand das sowas machen würde, würde ich vielleicht nochmal 9 Monate hinten drauf geben. Weil er ist ja im Endeffekt gar nicht mehr bestraft dafür jetzt. Nee, mit Sicherheit nicht, aber auch das legit. Ja, ja. Maike Chiesa, wollte ich auch noch kurz sagen, der fällt nochmal 6 Wochen aus wegen einer, und das fand ich nur, weil die Verletzung sich so toll anhört, wegen einer Schultereck-Gelenksprengung. Ja, deswegen fällt er weitere 6 Wochen aus. Und eigentlich wollte er dieses Jahr 4 Kämpfe bestreiten. Maike Chiesa war übrigens der Gewinner von Ultimate Fighter, hier eine Nummer einsetzen. Und er will ins Team Alpha Male wechseln. Er hat mit denen schon zusammen trainiert, mit den Jungs, und will da hin. Und der passt da auch gut hin. Du weißt gar nicht, von wem ich spreche, richtig? Mm-mm. Ja, ich finde ihn super, Maike Chiesa. Also wenn du mal von dem Kampf siehst, kannst du dir angucken, der hat bei... Natürlich, Fight, das ist doch dieser ganz dünne mit dem Bart. Ja, richtig. Bei doch, Fight for the Troops. Der war bei Fight for the Troops. Chris, du nimmst mir ja wirklich das Wort aus dem Mund. Da! Jetzt kommen wir noch zu ein paar Abfallprodukten. Luis Dutra hat sich entschuldigt, und zwar für die illegalen Elbows. Gegen Kichi Kunimoto, das war bei Fight Night 34. Das war der weinende Brasilianer. Ja. Und er hätte jetzt aber dann, weil er sich ja jetzt auch entschuldigt hat, gerne ein Rematch, und er hat sich ja nicht nur einmal entschuldigt, sondern zweimal, deswegen auch in Brasilien dieses Rematch. Natürlich. Alle Vorteile nur für mich. Und er hat das Ganze auch belegt, und ich finde das jetzt auch wirklich nicht abwegig. Er sagt, ich habe in der Hitze des Gefechts nicht gemerkt, dass die Elbows illegal waren. Mittlerweile habe ich die Wiederholung gesehen, und ich habe in der Tat mit illegalen Elbows, habe ihn in der Tat mit illegalen Elbows getroffen. Ja. Er war sehr traurig nach der Niederlage, vor allem, weil die Leute dachten, dass er das absichtlich gemacht hätte. Und die Begründung, warum man sowas nie absichtlich machen würde, ist, ich habe 3 Kinder großgezogen und kämpfe seit 15 Jahren. Ich würde einen Gegner nie mit Absicht verletzen wollen. Ja, ich nehme den das auch ab. Also diese Elbow-Geschichte, das ist so eine Geschichte für sich einfach. Also diese 12-to-6 Elbows sind dann verboten, wenn du sie von der Seite praktisch haust, dann sind sie erlaubt. Ich kriege hier übrigens gerade Tweets, dass Katzenganos Mann gestorben ist. Ja, es ist schlimm, aber was? Es lässt sich jetzt nicht rückgängig machen. Als das stimmt. Ja, also das würde ich aber dennoch verlesen. Also Luis Dutra ist nicht völlig bescheuert. Also ist halt passiert, mein Gott. Er wird auch nochmal eine Chance bekommen. Lucas Martins ist der nächste Gegner von Brian Caraway. Brian Caraway kennt man, weil er Misha Tate wimpern darf. Und Brian Caraway könnte man auch noch daher kennen, da er mal auf Twitter geschrieben hat, und zwar, ich zitiere jetzt, knock Rousey's teeth down her throat. Und da ging es darum, dass er gefragt wurde, was er davon halten würde, wenn Frauen gegen Männer antreten dürften, weil Ronda Rousey mal gesagt hat, wenn sie gegen einen Mann antreten dürfte, dann würde sie gern Brian Caraway vor die Fäuste bekommen. So, jetzt will sich also Lucas... Ja, aber dann darauf zu antworten, dass ich ihre Zähne durch ihre Fresse schlagen würde. Ist ein bisschen unangemessen, würde ich auch sagen. Natürlich, aber... Da hätte mir so eine Aussage von Matt Brown wahrscheinlich besser gefallen. Ja, absolut. auf jeden Fall, er hat sich zwar dann auch dafür entschuldigt. Das ist aber auch noch ein sehr interessanter Punkt. Er hat sich dafür auf Twitter entschuldigt. Und was Ronda ihm allerdings ankreidet, ist, dass er sich nie bei ihr persönlich dafür entschuldigt hat. Also mit persönlich meine ich hingegangen und gesagt hat, Ronda, ich habe Scheiße geschrieben, aber du weißt, wie es ist, Twitter, pipapo. Das hat er nie gemacht. Was natürlich wirklich, das geht für mich nicht. So. Aber, du weißt... eigentlich meistens ist es so, wo ein Täter ist, ist auch irgendwo ein Richter, und dieser Richter wird Lucas Martins sein, denn der trifft bei UFC 170 auf Brian Caraway und hat gesagt, ich werde mich für Ronda Rousey rächen. Schön. So, Martins meint, Frauen zu schlagen ist falsch. Richtig. Das ist richtig. Und seine Aussage ist ein weiterer Grund, ihm in den Arsch zu treten. Mhm. Er wird lernen, wie es ist, von einem Mann aufs Maul zu bekommen. Jetzt kommt noch ein Satz, der mich ein bisschen... Ist der denn gut, der von Tate? Brian Caraway? Ja, nee, ist okay, aber jetzt mit Sicherheit kein Titelkandidat, obwohl er sich selber als der Shit, glaube ich... ja, das passt zu dieser dummen Schlampe. Ja, warte mal, ich muss diesen einen Satz von Lucas Martins noch hinzufügen, der mich ein bisschen verwirrt. Wer Frauen schlagen will, sollte erstmal von Männern aufs Maul bekommen. Das ist... Es ist mein Fuck, es ist Meta. Aber der Typ, der jetzt gegen den Typen von Tate fightet, ist der in Rondas Camp oder was? Nee, ich glaube nicht. Warum gibt es denn dann da einen Zusammenhang, dass der sich für Ronda einsetzt? Ich meine, ich würde mich auch für Ronda einsetzen. Das stimmt natürlich, ich auch, ja. Also, Chris, diesen Zusammenhang, also den kann ich ganz, ganz schnell herstellen. Der hängt, ja. Ja, ich kann mal gucken, ob es da auch irgendwie... Wie lange senden wir eigentlich schon? 4 Stunden? Ja, so gefühlt, wa? 1,5. ja, wir kommen ja noch zur 35. Feiertag. Aber hey, dieses Thema zu Beginn musste mal geklärt werden hier. Absolut. Ja, also er hat gegen Jeremy Larson zuletzt gewonnen und gegen Ramiro Hernandez, gegen Edson Barboza verloren, aber gut, gegen den kann man mal verlieren. Ja, wird interessanter Kampf werden. Er hat aber auch noch gesagt, Lukas Martins, Brian Caraway ist ein guter Kämpfer, ich respektiere ihn, aber ich komme, um ihn zu besiegen. Das war's mit den News. Mhm. Ich habe noch ein paar Kämpfe. Zucki zucki. Weiß ich gar nicht, warum ich meine Firken Forever News nur in 10 Minuten mache. Ja, aber du machst sie ja auch nicht wöchentlich, sondern täglich. Wenn du es hochskalierst, sind wir fast auf derselben Zeit. Das stimmt. UFC on Fox 10 findet am 25.01. in Chicago statt. Und da gibt's für dich schlechte, für alle anderen Deutschen, nee, andersrum, für dich gute, für alle anderen Deutschen schlechte News. Passis Kampf wurde abgesagt. Adam Khalif bekommt keine Kampffreigabe. Wieso? Fußpilz, ich weiß es nicht. Hat er auf jeden Fall diese Medizincheck im Vorfeld nicht bestanden. Warum? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird eine Reiserücktrittsversicherung angeboten. Oder so. Dass er, genau. Ach so, da fällt mir übrigens noch ein ganz lustiger Spruch ein von Ian McCall, mit diesem lustigen Bart, ja? Ja. Der hat sich auch in diese Diskussion mit Onkel Creepy. Ja, genau, Onkel Creepy in die Diskussion mit Nurmagomedov, Michael Johnson und Nate Diaz eingemischt und schrieb, und das fand ich richtig cool. Also, jetzt leckt mich alle am Arsch. Wenn keiner gegen den Khabib antreten will, dann mache ich es halt. Aber nur, wenn ich in einem Borat-Kostüm antreten darf. Was ich ziemlich cool fand. Okay, also Pascal Kraus... Das ist doch Flyweight, der Ian, ne? Ja, genau. Pascal Kraus hat sich... Also es war erstmal komisch, weil der Kampf ersatzlos gestrichen wurde. Das ist ja wirklich... so kurz vor einem Kampf eher ungewöhnlich. Normal guckt die UFC, dass sie dann für Pascal Kraus einen Ersatzkampf findet. Und das haben sie nicht gemacht, oder beziehungsweise das haben sie doch gemacht, denn Pascal Kraus hat gemeint, Joe Silva hat mich angerufen, hat einen anderen Gegner mir angeboten, ich habe aber abgelehnt, weil ich schon seit längerem so ein paar diverse Problemchen habe, also gesundheitliche Probleme. Und es war wirklich schwer, diesen Kampf abzusagen. Es ist immer schwer, so einen Kampf abzusagen, weil natürlich er seine Fans nicht enttäuschen will. Aber es ist wichtig für seine Karriere, dass er jetzt diese Pause macht und dann umso stärker mehr oder weniger wieder zurückkommt. Also Passi Kraus wird nicht in Chicago im Oktagon stehen. Auch nicht im Oktagon werden Oleksiy Oleinik stehen. Denn der hat sich verletzt und sein Kampf gegen Gerard Rushhold wurde abgesagt. Mhm. Also der zweite Kampf, der bei UFC on Fox 10 nicht zustande kommen wird. Ich schaue mal schnell, ob es dafür einen Ersatz gibt. Nee, bislang nicht. Nee, bislang nicht. Ich sehe gerade, dass der gute... Warte mal, wir gucken, ob das jetzt stimmt. Bei UFC und Fox trifft Sergio Pettis auf Alex Caceres. Das habe ich schon vergessen. Freut mich natürlich. Gut, also das Update zu UFC und Fox 10. UFC 170, da gibt es auch was Neues. Was ist da die passiert? Nächste Fight Night ist doch die 35. oder? Ja, die ist morgen. Ist das mit Joel Romero? Ja, Joel Romero. Da das gibt es doch nicht. Nee, komm, morgen Sie haben gerade hier bei MMA Junkie das Opening, das Intro hochgeladen für die morgige Show. Das ist ja. Das ist ja wirklich. Also was sich da alles tut. Du, das kannst du mal auf Facebook verlinken, finde ich gut. Wenn man vor dem Event schon mal so ein Hype-Video hat, finde ich gut. Musst du mir dann nochmal schicken. Also, UFC 170 gibt es auch noch ein Update, einen weiteren Kampf, nämlich Zack Makovsky. Das ist der, der hier den asiatischen Indianer, wie hieß denn der nochmal? Asiatische Indianer? Ach ja, der Idiot, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. The Korean Indian? Der gegen Uriah Faber verloren hat. Oh, Scott Jurgensen. Der gegen den gewonnen hat. Und das Ganze, obwohl er ganz kurzfristig erst eingesprungen ist, Zach Mikowski, ehemaliger Bellator-Champion, der trifft auf Josh Sampo im Flyweight. Hochinteressanter Kampf. Da freue ich mich wirklich drauf. Mikowski könnte die Geschichte 2014 werden. Also der Mikowski ist, den muss man auf der Rechnung haben. Definitiv. Houston, welche Klasse ist der? Flyweight. Und da fehlt es ja da an Contender. Sag ich doch, da muss auch was hin. Ja, ja. Weitere Kämpfe. Wenn man schon einen Ian McCall, ich habe gerade mal hingeguckt, Ian McCall ist an 3 gerankt. Ja, aber ich, der hat halt auch schon gegen die ganzen anderen vor ihm verloren. Das ist das Problem. Nee, das sage ich ja. Ich finde Ian McCall jetzt nicht gut. Ja. Ich finde, das ist nicht so. Er ist schon gut. Er ist ja, schon aber, gut, ja. Aber nicht Top-Level. Also genau. Doch, na, wie soll man sagen, also er hält halt nicht mit einem Demetrius Johnson mit, aus meiner Sicht. Und auch nicht mit einem Joseph Benavides. Ja, ich wollte John Dodson. Jiu-Jitsu sagen. Jiu-Jitsu, ja. Was ich sagen will, dass der an 3 gerankt ist, heißt ja, dass dann schon eigentlich, ja, ab dem 3. fängt eigentlich so das ganz, ganz Große an. Und das finde ich schon schwach eigentlich. Ja. Da fehlen Leute noch, könnten noch mehr kommen. Aber das wächst, das ist eine gute Division. Die wird stärker werden. Junge Division, auch eine junge Division. Ja, das muss man dazu sagen. Die UFC 171 am 15.03. in Dallas. Main Event John Jones gegen, passiert mir jedes Mal wieder. Der Main Event ist natürlich Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler. Das muss ich ja endlich mal abändern, weil ich immer noch John Jones gegen... Ich bin nicht mehr so hot auf das Event, auf den Fight. Warte mal einfach mal ab. Es steht jetzt ja noch einiges an. Die Card liest sich auf jeden Fall großartig. Ich werde jetzt gleich nochmal auf die Card ganz kurz durchrammeln. Also, neu dazugekommen ist Jimmy Hattes gegen Dennis Bermudez im Featherweight. Das wird mit Sicherheit wieder geil werden. Dennis Bermudez finde ich immer großartig. Und Rene Forte trifft auf Francisco Trevino. Nur nochmal kurz zu 171, weil du gesagt hast, du bist nicht ganz so hot. Juliana Pena gegen Jessica Andrade. Sehr gut. Großartiger Kampf. Mhm. Rick Story gegen Calvin Gastelum. Auch gut. Großartiger Kampf. Das ist natürlich für mich fast schon das Main Event. Ja. Carlos Condit gegen Tyron Woodley. Holy was? Shit. Das ist der Shit, der... Das sind ja meine Guys alle. Dann, immer noch nicht fertig. Main Event Hendricks gegen Lawler wird großartig werden. Diego Sanchez, Herrgott. Wie heißt der? Diego Sanchez gegen Miles Jury. Das ist ja im Prinzip, ist es ja im Pay-Per-View für mich designed. Thiago Silva gegen Ovin Sanfu. Kenne ich nicht, den zweiten. Ja, es wird auch gut. Baba McDaniel gegen Tor Drang. Den ersten kenne ich nicht. Und Hector Lombard gegen Jake Shields. Das wird, das ist ein geiles Event. Ja. Das wird geil. Diego Sanchez, wow. Absolut. 172 wurde jetzt unter der Woche nur noch mal das Date bestätigt. Ich fand es völlig überraschend, weil wir haben das Date. Welcher Event? 172, das ist die Jones gegen Teixeira-Geschichte. Eigentlich wusste ich das im Vorfeld schon, aber wurde jetzt erst bestätigt, 26.04. in Baltimore. Aber das stand bei mir schon hier in den Notizen im Vorfeld drin. Auch da wussten wir offensichtlich schon mehr. Oh, wir sind so gut. Die 37. Fight Night, Chris, die findet am 8.3. in London statt. und für den 8.3. konnten sich Luis Gaudino und Phil Harris noch frei nehmen und werden dort einen Flyweight-Kampf austragen. Auch das ist neu hinzugekommen. Dann wird es eine 38. Fight Night geben, das konnte man sich fast schon denken. Mhm. Die wird in Natal in Brasilien stattfinden. Und der einzigste Kampf, der bislang dafür bekannt gegeben wurde, ist Gian Villante gegen Fabio Maldonado, der dir ja ganz gut gefallen hat. Ja. 23.03. Maldonado, ja, ich, ja. Ist mir eigentlich... Maldonado war ja der hat auf der letzten Brasil-Card, auf der letzten Brasilien-Card gefightet, ne? Ja, der hat so rumgealbert mit. Ja, genau, mit hat dann Mexikaner. Seine Beine auf des Trainers Schulter gemacht und hat so gesagt, so, oh, ist das hier langweilig. Richtig. Das war schön. Und zeitweise wurde für diese Veranstaltung der Main Event Fabricio Werdum gegen Travis Brown gehandelt. Dieser Kampf, der ganz wichtig für die Heavyweight Division ist, wird auch stattfinden, allerdings bei UFC und Fox 11 am 19.04. in Orlando. Das ist deinen großen Main Event. Ja, nee. Ich sage, dass Fabricio Werdum gegen Travis Brown kein großer Main-Event ist für mich, weil Werdum ist nicht so excited zum Angucken. ich bin gespannt, was Travis Brown da so zeigen kann und hoffe, dass Travis Brown gewinnt. Ich auch, ja. Ja, also ich mag Radum nicht, aber warten wir mal ab. Und außerdem wird es den Kampf der beiden Rousey-Verliererinnen geben, Misha Tate gegen Liz Camouche. Ebenfalls bei UFC und Fox 11. Das Kampf, der Kampf der Versager, ja. Jedenfalls gegen Ronda Rousey haben sie versagt. Vielleicht stürzen beide schon beim Entrance. Beide, ja, das kann sein. Kann also Liz Camouche, ist es, die mag ich. Die wird nicht stürzen, Chris. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Aber man soll ja niemals nie sagen. Das ist wahr. So, nach 1 Stunde 45 kommen wir jetzt endlich zur Fight Night, die morgen, Leute, morgen am Mittwoch stattfindet. Ich mag ja diese Mittwochs-Events. Weiß nicht warum. Übrigens ist dir aufgefallen, dass wir in diesem Jahr relativ überschaubar mit den Sendungen bislang umgegangen sind. Dienstag. Jetzt haben wir nochmal eine Woche Pause, aber dann geht es wirklich rund, Chris. Kannst du dich schon mal warm anziehen? Dann gibt es wieder Doppelausgaben. Ja, okay. Das wird wieder schön. Was ich jetzt hier gerade noch mache, ich hole mir noch eine zweite Quelle hinzu, also bei Fight Nights muss man mittlerweile schon auf 4-5 Seiten aktiv sein, um überhaupt zu wissen, wer da antritt. So, ist natürlich die Luke Rockhold-Geschichte gegen Costa Philippou. Dir wird natürlich im ersten Moment der Main Event nicht so zusagen. Ich versuche es dir ein bisschen schmackhaft zu machen, denn Luke Rockhold ist legit shit. Wahrscheinlich auch legit man shit. Denn dieser Typ hat immerhin so Leute besiegt wie Tim Kennedy, Jacare Souza. Oh! Ja. Und noch andere. Also der ist schon stark, hat gegen Belfort ein bisschen Pech gehabt. Zuletzt verloren, ja. Mit dem unfassbaren Headkick, der wahrscheinlich Knockout of the Year geworden wäre, wenn Vitor Belfort nicht immer so viel Drogen nehmen würde. Ja. Costa Philippou ist ein sehr, sehr geiler Boxer, kann man nicht abstreiten, hatte aber wirklich den denkbar ungünstigsten Gegner in seinem letzten Kampf, nämlich Francis Cormier. Das war dieser unansehnliche. Ja, klar. Da muss man aber auch sagen, bei Francis Cormier, sein Megaskill, du kennst vielleicht, wahrscheinlich nicht, dieses Pokémon Relaxo. Nee. Das ist so ein Pokémon, das hockt immer so in der Ecke und seine Fähigkeit ist es, die Gegner einzuschläfern. Und das hat auch Francis Cormier. Der hat auch diese Fähigkeit, ne, wenn das ein Pokémon wäre, würde man sagen, Francis, mach Einschläferungsattacke. Ja, ist dieses Mittel, was man immer auf so Tüchern macht. Chlorophyll. Ja. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass sich Cormier damit vielleicht dann auch ab und zu einreibt. Der ist eigentlich das menschliche Chlorophylltuch. Oder Chloroform? Chloroform, genau. Ja. Das menschliche Chloroform. Ist die, pass mal auf. Chlorophyll ist die grüne Farbe auf dem Spinat. Also ist Chloroform, meinen wir. Nun kommst du. Ja, Chlorophyll reimt sich auf Dill. Das sind auch Lebensmittel. Wen? Ja. Dill. Ist doch auch scheißegal jetzt. Cormier ist auf jeden Fall das menschliche Chloroform. Was ist Dill? Ein Lebensmittel. Chloroformtuch ist das. So. Also, was ich sagen will. Der Kampf an sich könnte ganz unterhaltsam werden, glaube ich. Also Der jetzt. Rockhold gegen Philippou. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele diesen Main Event also nicht so richtig als wirklich starken Main Event ansehen. Weißt du, wie ich meine so? Also das wirkt halt auch wieder so, als ob wirklich einige denken, oh, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin auch so langsam gewahr, warum die UFC vor einem halben Jahr oder so eingeführt hat, dass man da diese Rankings hin vorknallt. Weil wenn da jetzt wirklich nur Luke Rockhold versus Costa Philippou stehen würde, würde ich mir denken, oh ja, okay. Aber jetzt steht da Number 6 ranked versus Number 10 ranked. Das gibt dir ein bisschen mehr, findest du nicht auch? Es gibt mir ein bisschen mehr, aber beide haben halt das Problem, dass sie einfach in ihren letzten Kämpfen unglücklich aussahen, sage ich jetzt mal. Und dann ist es schwer, zwei, die so aus so einer Niederlage kommen, dann geil zu promoten. Aber ich glaube, dass der Kampf uns überraschen könnte. Positiv. Positiv überraschen könnte. Lawrence Larkin gegen... Achso, wir müssen ja sagen, wer gewinnt. ich tippe auf Luke Rockhold. Der ist wirklich... Der Typ ist geil. Ich glaube wirklich, dass der auch noch eine gute Zukunft vor sich hat im Middleweight. Und Philippou, vielleicht zu eindimensional für Rockhold. Ich nehme Winnie Pooh. Winnie Pooh, okay. Ist eigentlich ist Winnie Pooh eigentlich nicht auch der jetzt in Hoffenheim seinen Vertrag auflöst? Nee, Tim Wiese, das habe ich, als ich die News heute hochgeladen habe, das hat keine 15 Minuten gedauert, da hat der Erste geschrieben, nee, ist nicht so, war nur Quark. Also Wiese bleibt jetzt weiter so auf der Bank. Oder nicht mal auf der Bank. Zurecht. Verdient 3,5 Millionen. Ja, dann würde ich mich auch auf die Bank setzen für das Geld. Der sitzt ja nicht mal auf der Bank, der sitzt in der VIP-Loge. Ja, aber er wird sich auch mal irgendwann auf irgendeine Bank setzen, Chris. Kannst du mir jetzt aber nicht sagen. Das stimmt, ja, Parkbank oder so. Ja, das stimmt. Siehst du. Common Event ist Lawrence Larkin gegen Brett Tavares. Tavares. Tja. Das ist ein Samoan anscheinend, ne, der Tavares. Also erstmal muss ich was zu Larkin sagen. Auch Larkin hat gegen Francis Carmont verloren. Allerdings hat er bei Fight for the Troops gegen Chris Camozzi eine geile Performance abgeliefert. Mhm. Wie der jetzt da in den Co-Main-Event kommt, muss man sich zwar auch nochmal fragen, weil ich finde Dillashaw gegen Easton da ein bisschen angemessener, aber egal. Und Brett Tavares ist mir jetzt, der hat zwar seine Kämpfe gewonnen in letzter Zeit, aber so, also der hat für mich null Momentum, obwohl der erst eine einzige Niederlage hatte, aber er fühlt sich für mich nicht so an, als ob er da jetzt ein großes Momentum hinter sich hat. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Für mich haben beide kein Momentum, auch wenn Lawrence Larkin einen guten Fight-Record hat mit 14-1. Ja, doch, Larkin ist gut. Ist ein guter Mann. Also bei Fight for the Troops hat er mich wirklich nicht überrascht, aber das war richtig stark. Gegen Camon kannst du im Endeffekt gar nicht gewinnen. Das ist dieser Gegner, den es auch bei den Computerspielen immer gibt, die man nicht besiegen kann, wo man geschickt davor weglaufen muss im Endeffekt. Und er hat natürlich auch so Leute wie Robbie Lawler. Gut, nicht zu seiner Prime, aber so Leute wie Robbie Lawler musst du dennoch erstmal besiegen. Vellante hat er besiegt. Ja, den Rest kenne ich dann, glaube ich, nicht mehr. Also ich sage hier, Larkin gewinnt das Ding. Ja, Punkt. Und Punkt. Ja, schön. Was sagen Sie? Ach, weißt du, das kann ich dir gar nicht zumuten, was ich da für eine Meinung drüber habe. Ja. Sag mal, was du tippst. Larkin. Okay. TJ Dillashaw gegen Mike Easton würde ich jetzt eher als Co-Main-Event sehen. Mhm. Dillashaw, der ja von dieser knappen... Ich kann mich sogar an den letzten Fight erinnern gegen Rafael Assunção. Richtig, diese knappe Geschichte war das. Das war ein starker Kampf von ihm, aber dennoch verloren. Und Mike Easton, kann ich was dazu sagen? Ja, auch in Brasilien? Ja, ja, ist auch in Brasilien. TJ Dillashaw meinst du jetzt? Ja. Ja. Und Mike Easton, den habe ich als immer als langweiligsten Kämpfer der Welt wahrgenommen. Bis du Francis François kennengelernt hast. Ja, aber in seinem Kampf gegen Brad Pickett, in England war das, glaube ich, auch. Nee, es war in Schweden. Da hat er zum ersten Mal mich überzeugt. Mike Easton hat mich wirklich überzeugt im Kampf gegen Brad Pickett. Den hat er zwar verloren, aber auch umstritten, würde ich mal sagen. Und hat wirklich eine geile Performance abgeliefert. So gefühlt ist so mental gesehen, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mike Easton so einen mentalen Vorteil hat. Weil TJ Dillashaw so knapp davor war, einen Titelkampf zu bekommen, wenn er gegen Assunção gewonnen hätte, glaube ich, dass er einen Titelkampf bekommen hätte. Oder sagen wir mal, vielleicht nicht gleich einen Titelkampf, aber definitiv ganz nah dran gewesen wäre. Im Bantamweight ist natürlich schwierig, weil Uriah da einfach noch eine Rolle mitspielt. Aber er wäre, ich glaube, 6 Kämpfe in Folge dann unbesiegt gewesen. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, ja, na, es wären 5 gewesen, okay. Nur gegen Todesursache wurde jetzt, also. Ja, ist. Immer das Selbstmord. Oh. Ja. Kannst du dich daran erinnern, dass ich hier in der Sendung mal was von Kat Zingano vorgelesen habe, dass sie mit Personal Issues zu tun hat und irgendwann mal darüber was sagen möchte? Mhm. Ja. Kann man vielleicht einen Zusammenhang. Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, was scheiße ist. Ja, ist scheiße. Ist vor allen Dingen so scheiße für Kat Zingano, die sich so durchgekämpft hat, durch diese schwere Verletzung endlich wieder anfangen kann zu trainieren und wirklich davor steht, einen Titelkampf zu bekommen nach der McMahon-Geschichte. Wenn Rousey McMahon besiegt hätte, glaube ich, dass wirklich sie dann an der Reihe gewesen wäre. Und ich finde es so schade, weil die auch so unfassbar sympathisch ist. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass Unsympathen, dass ich denen das dann gönnen würde. Wobei... Reds höre. Ja, doch. Na gut. TJ Dillashaw, wie gesagt, hat für mich irgendwie da wirklich... Ja, wem bin ich denn jetzt, Menschenskind? Na, für TJ. Mach aber keinen Spaß. Das ist so. Ich würde Mike Easton wirklich nicht abschreiben in diesem Kampf. Sieht aber auch kompakt aus, der Easton, oder? Ja, der erinnert auch, wenn er im Oktagon steht, so ein bisschen an Mike Tyson von seiner ganzen, von seinem Habitus so. Aber ich tippe wirklich auf Easton. Ich auch. Nicht wegen der Optik, sondern irgendwie sagt mein Bauch mir, tippe auf Easton. Wegen der Optik. Easton. Ja, wenn es danach geht, könntest du, also der, wenn er gewinnt, glaube ich, wirst du vom Kampf enttäuscht sein. Das ist ein Zerstörer. Joel Romero, den wir ins Herz geschlossen haben, trifft auf Derek Brunson. Großartiger Kampf. Absolut geiler Fight. Was kann ich denn von Brunson erwarten? Der hat sich ausgezeichnet, zum Beispiel im Kampf gegen Brian Houston bei der Fight Night, bei Fight for the Troops. Da war er zum letzten Mal aktiv, hat so ein Rear Naked Choke Submission in ganz kurzer Zeit errungen, und das war der Brian Houston, der Gegner von Derek Brunson, hat sich ewig noch da gegen wehren wollen und sich gedreht und gewendet, und Brunson kam einfach so dominant und stark rüber. Das fand ich großartig. Gegen Chris Lieben diese Geschichte, ja, war okay. Aber Brunson wirklich zuletzt stark. Jay Romero hat natürlich einen guten, wirklich guten Fight abgeliefert gegen Ronnie Marquez. Noch geiler war sein Kampf gegen Clifford Starks. Da hat er mit so einem Flying Knee gewonnen. Das war eine unfassbare, ein unfassbarer Knockout. Großartige Geschichte. So gefühlt ist Romero der Favorit. Aber Brunson kannst du nicht außen vor lassen, weil natürlich ihr Alter für mich immer eine Rolle spielt. 36 ist nicht mehr der Jüngste. Nee, das ist ja auch gerade das Komische an Romero. Ja, und Erfahrung ist, also jetzt was MMA angeht, ist Derek Brunson auch im Vorteil. Romero ist allerdings, was Wrestling angeht, was natürlich im Gegensatz zu seinen Finishes steht, weil er viele durch Knockout gewonnen hat. Alle, ich sehe gerade, alle Kämpfe bislang, die er im MMA-Business bestritten hat, durch Knockout gewonnen. Und auch er gilt als bester Wrestler in the game, ne? Ja, und auch verloren übrigens. Den einzigen Kampf, den er verloren hat, da wurde er auch ausgenockt. Also ich finde das so unglaublich schade, dass der schon so alt ist. Ich verstehe. Weißt du, was ich meine? So, ich bin ein Jahr erst dabei, jetzt ein bisschen über ein Jahr, und ich würde gern so eine Karriere weiter von vorne, von Anfang an verfolgen. So, das finde ich unfassbar schade. Den finde ich so klasse, den Typen, aber dass der da ist halt keine Karriere mehr möglich. Der wird jetzt noch 4 Jahre machen, maximal. Würde ich nicht ausschließen, Chris. Ist Middleweight, und seitdem natürlich jetzt von Anderson Silva da fehlt, sind die Karten da auch erstmal. Also natürlich wird er nicht in 6 Monaten einen Titelkampf bekommen, aber er ist so ein Kandidat, der könnte dieses Jahr 3-mal kämpfen. So, eingeschlossen diesen Kampf. Vielleicht sogar 4-mal. Wir haben es bei Ryan Faber gesehen. Der schafft jetzt den 5. Kampf in 11 Monaten. Sollte er jetzt 3-mal kämpfen? Immer weiter ein schlechteres Gefühl bei der ganzen Angelegenheit um Uriah Faber. Ja, kann ich verstehen. Allerdings könnte man auch argumentieren, dass für Hendon Barrow die Umstellung von Cruz hin zu Faber auch nicht ohne ist. Aber gut. Wenn er jetzt dieses Jahr 3-mal kämpfen würde, Romero, und die 3 Kämpfe gewinnt, in einer ähnlichen Art und Weise, wie er die letzten 2 gewonnen hat, dann ist er definitiv vorne mit dabei. Dann gib ihm noch mal 1-2 Kämpfe nächstes Jahr und dann gegen Ende des Jahres. Also das ist ja jetzt nicht, wir reden ja jetzt hier nicht von 8 Jahren, aber wenn er die nächsten 4-5 Kämpfe so bestreitet, wie er jetzt die letzten 2 bestritten hat, dann ist er auf jeden Fall... Ich sag mal, wenn der jetzt den Derek Brunson zermöbelt, dann ist der auch ratzifatz in den Top 15. Also Brunson macht für mich Sinn als Gegner, weil das wirklich dann auch nochmal so ein Marker ist, wo du sagen kannst, okay. Ist der gut, der Brunson? Der ist gut, aber er hat, also die Houston-Geschichte, die war sehr beeindruckend, aber 48 Sekunden Submission, davon, ich glaube noch 12 Sekunden hat er den schon in diesem Rear Naked Choke gehabt, also von daher... Schwierig zu sagen. Davor gegen Jacare verloren, da kannst du natürlich auch mal verlieren, klar. Der ist gut. Und ich finde, den Schritt für Romero zu sagen, jetzt nach Ronnie Marquez gegen Brunson, das macht Sinn. Und wenn er den besiegt, dann wird es, glaube ich, interessanter. Dann gibt es auch Namen, die uns bekannter vorkommen für Joel Romero. Andersrum genauso. Andersrum genauso. Sehr, sehr interessanter Kampf. Ganz schwierig, jemanden da zu picken. Romero, komm. Ja, aber du gehst ja nur von dem letzten Kampf aus. Ja. Ich tendiere ein bisschen zu Bronson, sage ich ganz klar. Aufgrund der größeren Erfahrung und ein bisschen jünger. Aber ich denke mir dann immer, wir haben bis jetzt von Romero immer nur die Knockout-Power gesehen. Also als Finish. Der kann uns auch mal so was vom Wrestling bieten, was natürlich dann, wenn er wirklich sein Wrestling voll entfaltet, für Bronson unüberwindbar sein wird. Ja. Aber ich tippe trotzdem auf Bronson. Nee, hör mal auf. Ja. Mhm. John Moraga trifft auf Dustin Ortiz. Auch hier großer Kampf, finde ich, weil Moraga kommt natürlich von der Titelkampfniederlage gegen Demetrius Johnson. Da hat er verloren im Sommer irgendwann und trifft jetzt auf Dustin Ortiz, der ja sein Debüt in der UFC erst gefeiert hat, Ende des Jahres. Und ja, da treffen zwei Flyweight-Gegner aufeinander. Also, das ist wieder so eine richtungsweisende Geschichte, weißt du? Also für Ortiz, wenn er natürlich verliert gegen Moraga, davon kann man ausgehen, sage ich jetzt erstmal, dann weiß man, okay, er ist jetzt vielleicht nicht unbedingt jemand für die Top 5 oder so, Top 10. Andersrum, wenn Moraga das Ding verliert, dann wird es vielleicht nachher so aussehen, dass man sagt, vielleicht haben wir den doch ein bisschen zu früh zu hoch gepusht, also mit diesem Titelkampf und so weiter und so fort. Gegen Johnson den Titelfight, ja? Mhm. Ich finde aber, Moraga muss den gewinnen. Aber der Dustin Ortiz ist nicht zu unterschätzen. Ich habe ihn bis jetzt nur einmal gesehen in diesem Debüt gegen keine Ahnung wen. Aber das war so ein Knockout. Ich glaube, davor hat er aber auch ein paar Probleme gehabt. Aber ja, nee, Moraga muss das Ding gewinnen. Hast du da eine Meinung zu? Na, impulsmäßig bin ich natürlich auch für Moraga. Ja, ich denke schon. Cole Miller gegen Sam Cecilia. Auch ein guter Kampf. Cole Miller ist der Typ, der sich in England damit ausgezeichnet hat, dass er alle europäischen Kämpfer scheiße findet. Ja, ja, ja. Und eigentlich gegen Conor McGregor antreten wollte. Trifft jetzt auf Sam Cecilia, wie gesagt, interessanter Kampf. Was ist in einer Division? Ja, ja. Featherweight. Passt schon. Mhm. Passt schon. Interessanter Kampf, weil Cole Miller fand ich wirklich richtig stark gegen Andy Ogle. War eine großartige Performance, die er da gezeigt hat. Und Sam Cecilia ist so ein bisschen so-and-so, sagt man, glaube ich, im Französischen. Mhm. Also, der besiegt halt mal so einen Cristiano Marcello, der übrigens auch in seiner Ecke ist, Cristiano Marcello bei Sam Cecilia, besiegt halt einfach mal so einen Cristiano Marcello, verliert dann aber gegen Maximo Blanco und noch gegen so eine andere Pfeife, besiegt dann wiederum eine andere Pfeife. Also, ich weiß nicht, Sam Cecilia wirkt für mich nicht wie der Shit, vor den sich jetzt Cole Miller in Acht nehmen muss. Also wenn natürlich Cecilia Miller besiegt, dann ist er in der Verlosung, aber ich denke, das gewinnt Cole Miller. Das muss er gewinnen. Und dann könnte es sein, dass wir vielleicht wirklich Cole Miller gegen Conor McGregor in Dublin sehen. Dublin. Dublin. Würde ich natürlich befürworten. Gar keine Frage. Ramzi Dinjim gegen Justin Edwards. Chris, ich habe wieder vergessen, dich zu fragen. Das macht gar nichts. Zur Geschichte Cole Miller gegen Sam Cecilia. Bist du da? Allein aus Antipathie zu Cole Miller natürlich Sam Cecilia. Okay. Ramzi Dinjim, zwei Kämpfe in Folge verloren, unter anderem gegen James Vick, der okay ist, aber ja, das ist auch nicht unbedingt super. Justin Edwards, zuletzt gegen Brandon Fetch verloren. Gut, das ist Brandon Fetch ist großartig. Das ist der Typ mit diesem Afro, weißt du, der uns so gut gefallen hat zuletzt. Der jetzt aber längere Zeit erstmal ausfallen wird. Das ist wieder so ein typischer Fight. Also bis jetzt, die anderen Kämpfe finde ich alle sehr, sehr gut, muss ich sagen, für die Fight Night. Aber jetzt hier geht es jetzt langsam los mit Ninjim gegen Fast Eddie Edwards. Das interessiert mich halt auch einfach überhaupt nicht. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ist der Fox Sports One Prelim Main Event. Siehste? Aber es interessiert mich einen feuchten Scheiß. Ich weiß auch nicht, wer da den Kampf gewinnen kann. Weil ich würde jetzt sagen Ninja im ersten Moment. Weil er lustig ausguckt. Nee, weil ich das Gefühl habe, ich habe von dem schon mal was gehört. Aber es ist mir halt wurscht. Deswegen nächster Kampf. Isaac Valleyflag gegen Alessio Silverio. Also Valleyflag ist zurück in der UFC, muss man dazu sagen. Der war eine Zeit lang weg vom Fenster. Ich muss mal gucken, ob Valleyflag irgendwie in irgendwelchen absurden Organisationen gekämpft hat. Nee, letzter Kampf vor einem Jahr gegen Eve Edwards. Dann war der Vertrag fertig und, oder? Das war doch irgendwie so. Ja, genau. Und dann haben sie ihn wieder zurückgeholt. Dennoch, ich sehe gerade seit 2007 unbesiegt. Ist eine Ansage, wa? Absolut. Natürlich jetzt nicht High Competition, aber immerhin. Die letzten drei Kämpfe würde ich mal als High Competition bezeichnen. Das war zweimal Strikeforce, einmal UFC. Mhm. Und es hat er gewonnen. Mhm. Sein Gegner ist jemand, der sein UFC-Debüt feiert, 9:0 ist. Nee, der hat sein Debüt gegen Safarino gefeiert, ist 9:0. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Da gab's diesen Kampf zwischen zwei Ungeschlagenen, wenn ich richtig mindestens Gedächtnis rufe. Ja, aber auch hier kann ich jetzt einfach nur so aus dem Bauch heraus sagen, dass ich glaube, ist in den USA. Der Silverio ist halt ein aufstrebender Bursche, genau. Und der Valleyflag ist ein unangenehmer Gegner, der schon älter ist. Aber ich sage einfach mal, dass der Silverio gewinnt. Einfach so aus dem Bauch heraus, unbegründet. Bei dir, Chris? Das kannst du im Prinzip machen wie Farah Asman. Oh, Trevor Smith gegen Brian Houston. Schnell überleiten. Ja, also ich finde, der rechte sieht ein bisschen aus wie Jay-Z in dünn. Der rechte sieht ein bisschen aus wie Jay-Z in dünn. Ich weiß nicht, wie Jay-Z in MMA-Hosen aussieht. Deswegen schwer jetzt hier recht zu geben hier. Ja, aber Brian Houston ist wiederum der ausgejoked wurde von Derek Brunson, haben wir vorhin drüber gesprochen. Und Trevor Smith hat zuletzt zweimal verloren. Einmal bei Strikeforce gegen Tim Kennedy und einmal bei der UFC gegen Ed Herman. Das ist wieder auch so ein Kampf. So ein Filler-Fight ist es halt. Wir brauchen noch was auf der Card. Ach, hier die zwei Deppen. Die können wir da auf die Card stellen. Ist mir scheißegal. Ich tue jetzt auch überhaupt nichts, als ob mich das interessiert. Was mich jetzt als nächstes interessiert, Chris, interessiert mich auch nicht, ob es dich interessiert. Deswegen habe ich dich nicht gefragt, wer da gewinnt. Und es hätte mich jetzt aber interessiert. Was mich aber interessiert, ist Luis Smolka gegen Alptekin Özkan. Ja, das ist die Geschichte, stimmt. Das türkische ist Freund. 96-Fight. The Turkish Delight, Alptekin Özkılıç, der mich beeindruckt hat mit seinem UFC-Debüt gegen Darren Uyenoyama. Das war bei UFC und Fox 9 gar nicht so lange her. Tritt jetzt also schon wieder in der UFC an. Finde ich geil. Und trifft auf Smolka, der sein UFC-Debüt feiern wird. 6:0 ist der. Also, das ist fast schon ein guter Fight-Record. Alptekin 9:1. Aber auch hier bin ich natürlich ganz klar wieder für Alptekin. Einfach, weil es ein Türke ist. Blöd. Stehen wir näher. Ich hoffe, dass der so eine Überraschungsgeschichte im Flyweight werden könnte. Ja. Alptekin. Das ist ein guter Mann. Vince Pichel trifft auf Gareth Whiteley. Vince Pichel hat bei Ultimate Fighter mitgemacht, hat aber seit dem Finale Ende 2012 in der UFC nicht mehr gekämpft. Ich dachte gerade, hat gegen Khabilov verloren. Logisch, ich dachte gerade, der hat Khabilov besiegt. Nee, Vince Pichel hat da verloren. Es wirkt auch wieder so, hier, wir brauchen noch jemanden, hat der Zeit? Ja, der hat Zeit. Ähnliches gilt für Gareth Whiteley, der auch seinen einzigen UFC-Kampf gegen Alan Patrick Silva Alves verloren hat. Und auch hier, keine Ahnung, ich sag Vince Pichel, weil ich ihn halt bei Ultimate Fighter gesehen habe, aber der Kampf interessiert mich nicht. Chris, du? Mach mal weiter. Das kann meine Emotion gar nicht in Worte fassen. Charlie Brenneman kommt zurück in die UFC. Gott sei Dank. Ja, Ende oder so Mitte 2012 hat ihn das Schicksal ereilt, dass er nach einer Niederlage gegen Kyle Nock entlassen oder der Vertrag wurde nicht verlängert, was auch immer, hat dann 4-mal in Folge gewonnen bei lokalen Promotions, darf jetzt wieder in der UFC antreten. Viele freuen sich darüber. Ich bin gespannt, was er uns bietet. Trifft auf Benail Dariush oder Dariush, wie auch immer, der unbesiegt ist, 6-0, sein UFC-Debüt feiern wird. Auch das finde ich jetzt wieder einen interessanten Kampf. Brennerman mit seinem Comeback, Dariush unbesiegt, die Kämpfer interessieren mich natürlich prinzipiell. 24, noch relativ jung, dieser Dariush. Das interessiert mich. Kann dir aber nicht sagen, wer gewinnt. Kennt wo beide. Kommt der her? Der Dariush? Ja. Wird hier als Amerikaner angegeben. Mhm. Und da sind die ja vorsichtig mit solchen Äußerungen. nee, also das interessiert mich. So. Interessant. Interessant muss man sagen, diese Fight Night ist wirklich eine gute Fight Night. Wir haben zwar die etwas mauen Prelims, das gebe ich zu, die interessieren mich wirklich einen Scheiß, aber wenigstens ein Kampf mit Alptekin Oskilic gegen Smolka finde ich interessant. Die Fight Pass Prelims, die es geben wird. Brennerman gegen Dariush wird interessant sein. Prelims. Ja, insgesamt würde ich jetzt euch empfehlen, vergesst die Prelims, sowohl die Fox Sports One und auch die Fight Pass Prelims könnt ihr knicken. Es sind jetzt nicht mehr Facebook Prelims. Nee, gibt nichts mehr da, Facebook Prelims. Gibt alles nur noch über Fight Pass. Mhm. Aber for free. Die Main Card ist richtig gut. Also für ein Fight Night Event richtig gut. Rockhold Philippou wird gut werden. Larkin Tavares, weiß ich nicht, ob der gut werden wird, der Kampf, aber interessant allemal. Dillashaw Easton wird interessant. Romero gegen Bronson, das könnte eine richtig geile Nummer werden. Moraga gegen Ortiz müsste eigentlich auch schön anzusehen sein. Und Cole Miller gegen Cecilia, auch interessanter Kampf. Also die Main Card ist großartig. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ihr im Januar merkt, ey, ich habe ja noch 6 Euro übrig. Ich gehe davon übrigens jetzt einfach mal aus, dass die Geschichte morgen 6 Euro kostet. Mhm. Die würde ich investieren. Die würde ich für diese Fight investieren. Ich glaube, die 6 Euro, das sind 2 Euro pro Kampf. Nee, Quatsch. Das sind ja 4, 6 Kämpfe. Das sind 1 Euro pro Kampf. Mhm. Das lohnt sich. Bin ich mir sicher. Mhm. Mhm. Gut, Knut. Yes, Ricky. Jetzt sind wir durch, Chris. Ratzefatze haben wir hier mal kurz so ein Ding hingeknallt. Ja, ich habe leider Gottes sehr, sehr viel zu sagen gehabt. Morgen gibt es übrigens 4-Ecken-2-Elbern mal wieder. Oh, das ist schön. Hm? Transfer-News. Ich gucke gerade, Katzen Gano hat auf Twitter sich sogar schon geäußert. Und geschrieben, I will always love you, Mauricio. Und hat Bilder gepostet von... Chris, das ist nicht angemessen für die Situation. Hat Bilder gepostet von der Hochzeit. Und ich glaube, was ist das hier? Es sieht aus, als wäre es der macht schon wieder die Xbox an. Das ist verständlich. Sobald du über irgendwelche Hochzeiten redest, da schaltet bei mir die Birne ab. Ja, ich finde es schon echt zum Kotzen. Für Katzen gar nicht, das ist so scheiße. Wir hatten da vorhin schon unseren Downer. Ich bin da schon wieder drüber weg. Es ärgert mich so sehr für sie. Aber gut. Mauricio Cingano. Was ist eigentlich das für ein Typ? Lass mich dir mal genauer angucken. Kurz googeln. Nicht, dass da irgendwie Penis-Neid entsteht. Achso, man kann sich also auf Google nicht mehr über diesen Mann informieren, ohne mit 26.000 Todesnachrichten. Ah ja, Hamas. Selber mal ein UFC-Fighter gewesen. Ein MMA-Fighter. Immerhin 3 Profikämpfe. Unbesiegt. Siehste? Aber Retirement seit 2003. Da wird er auch nicht mehr zurückkommen. Der hat echt eine geile Karriere. Also über den könnte man sich wirklich mal informieren. Der hat auch auf Amateurebene 4 Kämpfe gehabt, auch alle gewonnen. Im Endeffekt ist er als MMA-Fighter unbesiegt. Undefeated. Hat aber 2003 aufgehört. Und da muss er noch relativ jung gewesen sein, weil er ist jetzt mit 37 gestorben. Also immer noch Trainer von Katzen Gerno. Also er hat aber mit 26 aufgehört. Vielleicht hat er irgendwie Und die hatten auch ein Kind zusammen. Ach du Scheiße. Arme Cat. Ach, schade. Gut, ich finde, so können wir die Sendung beenden. Absolut. Rest in Peace, Mauricio. Radio.